Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de Talk-Freunde und herzlich willkommen zu unserem Jahresrückblick und Ausblick-Podcast hier bei Wrestling-Infos.de. Quasi der Podcast zwischen den Tagen im Niemandsland, wo die rauen Nächte, ich habe mich schlau gemacht, was raue Nächte heißt, kommt so aus der keltischen, nordischen Tradition, hochinteressant. Also in diesen rauen Nächten, in denen wir uns jetzt befinden, machen Chris und ich das, was wir seit mehreren Jahren schon gemacht haben. Wir blicken auf das zurück, was war, gucken auf das, was vielleicht werden wird, sind geschmeidig dabei und sind auch ganz entspannt und glücklich, dass wir da jetzt nicht live drauf gegangen sind. Wir haben es überlegt, aber gerade so, wie sich es gerade anfühlt, ist uns da so ein bisschen nach kuscheliger Aufnahme und nicht nach anstrengendem Live-Format. Ist ja auch für euch jetzt nicht so lustig, jetzt an Weihnachten da jetzt auch noch Podcast und so weiter live zu gucken. Nein, nein, wir machen eine kuschelige, entspannte Aufnahme. Und ich habe es ja schon gesagt, Chris und ich machen das nun schon einige Jahre. Und deswegen ist es, glaube ich, auch keine Überraschung, wenn ich ihn jetzt ganz herzlich willkommen heiße. Jetzt wieder in Wien, eine schöne alte klassische Ansage. Herzlich willkommen aus Wien, der Christian, unser Chris. Ja, wunderschönen guten Abend. Ich entschuldige gleich mal das berühmte Rauschen mittlerweile bei mir. Ich merke, dass mein Gerät alt wird. Also er struggelt, der gute alte Laptop, und rauscht jetzt mein Mikro voll, aber ich hoffe, ihr hattet ein schönes Fest, für die, die gefeiert haben natürlich. Und ja, das Niemandsland, das finde ich eigentlich eine sehr gute Beschreibung. Es fühlt sich auch so an, irgendwie passiert so gefühlt nichts. Aber glücklicherweise haben wir ein ganzes Jahr, über das wir sprechen können. Und ja, einiges passiert auch. Also es fühlt sich nach irgendwie so einem großen Jahr von WWE an. Also wenn ich schon so einen Strich drunter ziehen müsste, müsste ich so sagen, es fühlt sich groß an. Und es fühlt sich so an, als wäre da noch nicht ansatzweise der Peak erreicht, aber da werden wir sicherlich drüber sprechen und ich freue mich drauf. Ja, ich glaube auch, dass das ist jetzt sehr, sehr gewagt und in dieser Form bitte auch in keiner Weise zitierfähig, ja, aber Chris sagte schon, es fühlte sich groß an aus WWE und wir machen jetzt hier auch den WWE-Rückblick, ja, für AEW sind ja die Kollegen zuständig, aber wenn man so aus der WWE-Mark-Perspektive raufguckt oder aus der pseudo-objektiven Perspektive, könnte 2024 endgültig das Jahr gewesen sein, wo WWE wirklich klar gemacht hat, was Phase ist in Bezug auf Business, in Bezug auf Umsatz, in Bezug auf Marktanteile klar machen, in Bezug auf Vermarktung als solche. Hat WWE, glaube ich, spätestens in 2024 ganz klar gemacht, wer hier der Leader of the Pack ist gewissermaßen. AEW habe ich auch mit Tobi drüber philosophiert, mit Chris natürlich auch noch viel mehr. AEW muss jetzt natürlich auch langsam gucken, wie man sich selbst für die Zukunft definieren und aufstellen möchte. Das ist hier nicht unser Bier und Chris und ich sind auch nicht diejenigen, die da sich berufen fühlen, entsprechend den Mund aufzumachen. Aber als Außenstehender, die den Fokus auf WWE richten, wirkt das tatsächlich so, dass WWE hier einen enormen Schritt in 2024 gemacht hat. Sei es in Bezug auf, das habe ich schon mal gesagt, auf das, sag ich mal, ja, wie bezeichne ich es am besten, auf das ja, Abkoppeln von der Personalie Vince McMahon, sei es in Bezug auf neue Wege beschreiten, sei es in Bezug auf den Faktor The Rock vor und hinter der Kamera und auch geschäftsmäßig. Da ist, glaube ich, das Ende der Fahnenstange nicht erreicht. Auch Logan Paul wird da ein ziemlich großer Faktor sein in Bezug auf das, was er in den sozialen Medien auch gerade mit seinem Bruder Jake alles macht. Da ist WWE ja auch mittendrin. Logan Paul hat selber auch schon gesagt, so überlege ich mal, vielleicht hole ich mir auch nochmal einen Showkampf. Keine Ahnung, ob ich gegen Mike Tyson oder Tyson Fury, keine Ahnung, irgendwie so und so. Also das generiert schon extrem Attention und daher glaube ich, wie Chris auch das sagte, es wird wohl noch ein bisschen weitergehen in diesem Jahr 2025. Hier hat WWE in 2024, glaube ich, wirklich die Segel gesetzt und in 2025 wird man diesen Kurs weiter verfolgen, um auf dieser blöden Schifffahrtsvergleichskiste kurz rumzureiten. Das soll heute gar nicht unser Thema sein. Dieses Business und Marketing und Product Placement, wo WWE ja ganz weit vorne zu sein scheint. Wir wollen wirklich rein das Wrestlerische hier in den Vordergrund stellen beim Jahresrückblick und ja, ein bisschen off-topic, was Production angeht, was das ein oder andere Zwischenmenschliche angeht, sofern wir meinen, dass es passt. Da wird auch viel Spontanes dabei sein. Das lassen wir dann einfließen, wenn es uns einfällt und wenn wir glauben, dass es irgendwie passen könnte. Wer uns ab und zu mal zuhört, weiß, dass es hier keine festen Regeln gibt. Chris und ich machen das, wir haben so ein Grundkonzept, aber machen da sehr viel, ja, Freischnauze, würde man sagen. Und so legen wir los. Chris, wenn du magst, starten wir vor diesem Hintergrund. Wir haben ja schon gesagt, wo es bei uns losgehen soll, was der Startpunkt ist. Es sei denn, dir liegt noch etwas auf dem Herzen, auf der Zunge, was du vorab noch raushauen möchtest. Nein, wir können direkt loslegen und ich freue mich auch auf dieses Event, das du in der Vorbesprechung mir hingeworfen hast, denn es fühlt sich irgendwie mit jedem Monat wichtiger an und interessanter. Und da bin ich schon sehr gespannt, in welche Diskussion wir da kommen. Ja, also ich bin mal gespannt. Hoffentlich habe ich jetzt Chris das auch richtig klar gemacht, womit ich starten möchte, weil ich bin so ein bisschen irritiert ob der Aussage, es wird von Monat zu Monat interessanter. Denn wir starten, wie auch im letzten Jahr, nicht mit dem Royal Rumble als dem ersten Pay-Per-View des Jahres. Wir starten wieder aus persönlichen Gründen, in Anführungszeichen, aber auch, weil es, finde ich, wirklich die Weichen gestellt hat, die in 2024 prägen war. Wir starten mit der Survivor Series 2023. Ja, wenn ihr euch erinnert, im letzten Jahresrückblick-Podcast haben wir auch mit der Survivor Series gestartet, nämlich 2022, weil damals schon sehr viel Relevantes an Weichen gestellt wurde, was für 23 prägend war. Und ich finde tatsächlich, auch in 2023 wurde bei der Survivor Series sehr vieles angeteased oder weichenstellungsmäßig in Position gebracht, was in 2024 prägend war. Da gab es zum Beispiel das Match der Damen, das Wargames-Match, bei dem wir damals gesagt haben und das immer wieder hervorgehoben haben, das war, glaube ich, Bayley on top of her game. Sie war damals noch im Damage Control Stable. Es gab da schon die Zickereien, das so ein bisschen ausklammern und Bayley so ein bisschen Bossing, kann man fast sagen, sie so ein bisschen aus dem Stable raus stichellen und so weiter. Asuka und Kairi Sane waren damals auch schon da. Das war auch für Chris und mich ja etwas, was wir nicht so toll fanden. Also Kairi Sane hätte wohl noch geklappt. Als dann auch noch Asuka dazu kam, war es dann tatsächlich way too much für uns. Wir sind damit nicht so klar gekommen. Aber damals war Damage Control eben noch da, wenn sie auch da schon nicht mehr das waren, was sie aus Chris und meiner Sicht tatsächlich mal waren. Aber Bayley hat performt ohne Ende. Sie hat damals mehrfach die Kugel genommen, wie man so schön sagt. She took the bullet und hat sich aufgerieben. Das Storytelling war großartig und Bayley war da absolut auf ihrem Peak. Das ging auch beim Rumble so weiter. Sprechen wir nachher auch noch drüber. Für mich war es beim Rumble eigentlich Bayley überragende Performance beim Rumble. Aber es war da eigentlich storyline-mäßig schon durch. Es war das letzte Aufflackern etwas von etwas Großem, was eigentlich schon erloschen war. Ihr kennt das vielleicht, wenn ein Feuer langsam ausgeht, kurz bevor es ausgeht, flackert es nochmal groß auf, aber eigentlich ist die Basis schon längst weg. Und so habe ich es dann bei Bayley beim Royal Rumble gesehen. Aber bei der Series war das Storytelling schon nicht mehr so gut, aber Bayley war on top of her game, wie ich schon sagte. Und das war hier prägend, denn Bayley hat ja dann, haben wir beim Rumble auch gesehen, den ich eben angesprochen habe, sie hatte dann ja auch eine wirklich prägende Storyline mit Damage Control und insbesondere Io Sky, die ja auch zu einem relativ wichtigen Mania-Match geführt hatte, wobei da auch schon man von vielem, zehrte, was Wochen oder Monate vorher schon, nach meinem Dafürhalten, wie gesagt, erloschen war. Wir haben ferner gesehen einen Gunther, der gegen The Miz seine IC-Championship verteidigt hatte. Gunther damals auch Storytelling-mäßig absolut auf höchster Ebene mit der Longest Intercontinental Champion-Reigning-Phase bei WrestleMania auch eine große Rolle gespielt. Und ja, man hat 2024 auf dem aufgebaut, was man da 2023 gesät hat, was Gunther angeht. Über sein Storytelling und Booking der letzten Monate, haben Chris und ich ja auch schon berichtet, waren wir jetzt nicht immer so glücklich. Und bei den Jungs hatten wir ja auch ein Wargames-Match. Damals doch, wie soll ich sagen, ziemlich zusammengewürfelte Face-Situation mit Cody, Rollins, Jey Uso, Sami Zayn und Randy Orton, die damals gegen den Judgment Day gewonnen haben. Damian Priest, Finn Balor, Dirty Dominic Mysterio und JD McDonagh. Und sie hatten Begleitung von Drew McIntyre. Das Match war ziemlich gut, wenn man sich die Crowd-Reaktionen anschaut. Sie waren deutlich mehr drin, als Chris und ich es vor dem Match war. Als das Match zu Ende war, musste man sagen, das war ein absolut ordentliches Wargames-Match, wenngleich Storytelling-mäßig es nicht ansatzweise so stark war wie 2022, wo wir ja die Bloodline und Sami Zayn Sternstunde hatten. Aber viel interessanter war eigentlich, was nach dem Match passierte. Stichwort, was 2024 prägte. Es war das Comeback von CM Punk. Er war wenige Wochen zuvor bei AEW hochkant rausgeflogen. Den Grund dafür könnt ihr euch auf den sozialen Medien gerne angucken. Ist auch, glaube ich, mittlerweile so ein Running-Meme geworden, was Punk da Backstage gemacht hat und dass Joe da eingegriffen hat. Jeder von euch, glaube ich, weiß, wovon ich spreche. Ja, und er war dann bei WWE, wie man so schön sagte, looks like hell froze over. Hat, glaube ich, Punk auch ein Shirt davon mehrfach angezogen. Tolle Geschichte. Auf jeden Fall, Punk war zurück bei WWE und natürlich war klar, dass da irgendwie ein Follow-up kommen würde. Und dieses Follow-up, was 2024 geprägt hat, war, ja, Punk ist mal da, mal ist er weg, mal ist er verletzt und mal weiß man nicht, wo es hingeht. Nur ist Punk wieder da, wird wohl auch ziemlich sicher ein prägender Faktor für 2025 sein. Es kristallisiert sich immer mehr raus, dass man ihn vielleicht bei WrestleMania gegen Reigns stellen könnte. Mal sehen, ob es wirklich dahin geht. Auf jeden Fall sind das tatsächlich, wie ich finde, doch interessante Wurzeln, die in 2023 gelegt wurden und die 2024 mal mehr, mal weniger geprägt haben. Ich fasse nochmal zusammen. Bayley on top of her game. Gunther, der in 2024 einmal zunächst konsequent weitergebuckt wurde, nachher ein bisschen, ich sag mal, WWE verwässert, das ist aber Geschmacksfrage. Und natürlich Punk, der zurückgekommen ist in 23 und in 24 mal so, dem Jahr den punkigen Stempel aufgedrückt hat. Ja, mein lieber Chris, das waren so zumindest drei Aspekte, die für mich da bei der Series erwähnenswert waren. Ich weiß nicht, ob du noch mehr hast oder ob du bei einigen vielleicht Kontra gibst oder wie du diese Personalien wahrgenommen hast. Ja, also es unterstreicht das, was ich vorhin gesagt habe, dass das Event ziemlich interessant altert. Es spaltet sich irgendwie so, die WWE danach. Man hat natürlich damals schon den Aufschwung gespürt und ich denke, mit einem zurückkehrenden Randy Orton und einem zurückkehrenden CM Punk hast du halt mal gleich zwei Bretter mit hineingeschickt als ohnehin schon sehr starkes Team. Bayley finde ich halt auch interessant, dass sie so ihr letztes Hurra hatte und irgendwo wird man da auch nostalgisch und denkt dran, ihre tolle Performance zurück und da spreche ich nicht nur im Ring, sondern wirklich vom ersten Tag dieses Themes, wie sie reingegangen ist und bis zum Ende da wirklich das Match dominiert hat und es hat sich irgendwo in den Dirt Sheets schon herauskristallisiert, dass sie dann den Rumble gewinnt. Alles danach war für mich eher schwach, bis auf einen Moment, wo sie plötzlich quasi auf Japanisch gesagt hat, dass sie die ganze Zeit die Damen verstanden hat, als sie ihn hinter ihrem Rücken gesprochen haben und es dann eben zum Split gekommen ist. Das Match, ich erinnere mich an grundsätzlich nichts, außer auf den Titelwechsel oder an den Titelwechsel. Und die Regentschaft, ja, ist ja ziemlich eine, die man vergessen kann. Sehr schade und gleichzeitig auch vielleicht eine Chance im neuen Jahr oder weiter hinaus irgendwas zu verändern. Ja, also die Veränderung von diesem süßen Bayley-Gimmick, wo sie jeden umarmt, bis hin zu diesem Role Model, war ja schon sehr erfolgreich. Ich weiß halt nicht, was man da machen könnte. Becky hat es ja auch geschafft, von The Man zu Big Time Bex. Und ich habe so auch die Vorahnung, dass sie das ein drittes Mal noch machen möchte. Und ja, da bin ich dahingehend sehr gespannt. CM Punk ist für mich eine Personalie, die sehr interessant ist, wenn die als Survivor Series. Er kam ja halt da hinein und das, was es besonders macht, ist natürlich die Reaktion von Seth Rollins mit Mittelfinger und Co. Bis heute streiten sich viele, war das ein Shoot, war das gewollt? Ich denke, es ist ziemlich egal. Es hat auf jeden Fall schon viele Fans gierig gemacht auf ihre Fehde, die ja unterbrochen wurde, sagen wir es mal so, durch die Verletzung von CM Punk. Aber es gab ja schon ein paar Promo-Duelle und jetzt auch in jüngster Vergangenheit, die für mich sehr, sehr gut waren. Also ich glaube, wenn wir beim Jahresrückblick sind, ist Seth Rollins irgendwo auch ein Superstar, über den wir sehr oft gesprochen haben, meistens eher in einem zurückhaltenden Ton, wo man sagt, ja, ich weiß halt nicht, ob ich das noch fühle mit ihm. Jetzt gerade ist er in einer Situation, wo ich vorsichtig mit Spannung hinsehe, weil es kommt halt irgendwo so ein Seth Rollins hervor, der emotional schon sehr investiert ist, weil ich denke, irgendwo ist da doch Wahrheit drin, dass er sich ein bisschen verarscht vorkommt als ein Mann, der die WWE in Anführungszeichen auf Schultern getragen hat. Und dann kommt der Mann, der sie eigentlich beerdigen wollte mit der anderen Show, nenne ich sie mal. Und jetzt kommt er zurück und ist halt sofort irgendwo der wichtigste Mann. Und das ist halt auch so ein Faktor, den man ansprechen kann, CM Punk. Wir haben darüber gesprochen, was wird passieren? Bekommen wir ihn mit Maulkorb oder bekommen wir ja ihn mit Verletzungen und einer zeitnahen Entlassung, weil er sich nicht kontrollieren kann. Die Verletzungen kamen, aber er ist ein Company Guy geworden. Also ich habe jetzt wieder auf den sozialen Medien ein Bild gesehen von ihm, im Anzug, sehr fesch, hat Netflix beworben und da habe ich mir gedacht, meine Güte, dieses Bild CM Punk zu zeigen von vor 9 Jahren, als WWE ihn an seinem Heirats- oder Hochzeitstag entlassen hat, das sind so Situationen, da kann man wirklich nur drüber schmunzeln. Aber es zeigt auch irgendwo für mich nochmal unterstreicht, was WWE im Moment ist. Dass Triple H weiß, was er hat. Und er hat mit CM Punk jemanden, der polarisiert und er hat es geschafft, es zu konservieren. Und ich glaube, es hilft ihm sehr, denn CM Punk, er kann das. Er ist wortgewandt und man kann ihn herzeigen. Und CM Punk, das ist ja das viel Wichtigere, nimmt es auch an. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass er A, nicht verletzt wresteln muss und B, WWE ihn auch nur sporadisch einsetzt. Und ich denke, das ist das, was ja vielleicht AEW hätte machen müssen. Aber gut, das ist ein ganz anderes Thema. Die beiden werden Raw bei Netflix dann nicht im Main Event, glaube ich, quasi die Show eröffnen, aber sie werden auf jeden Fall eine tragende Rolle spielen und CM Punk Richtung WrestleMania natürlich auch. Interessant auch Judgment Day in der Verfassung damals wohl auch ihre Hochphase gehabt. Ein Stable, über das wir auch sehr, sehr viel gesprochen haben, das Raw dominiert hat. Das tut es noch immer. Aber ich glaube, es zerfällt ein bisschen so wie ein Keks, ein alter, den man vielleicht noch essen möchte. Aber man nimmt ihn dann in die Hand und es bleiben nur so Stückchen über und du denkst dir, ja, Mann, irgendwie voll, voll schade. Denn eigentlich ist es ein ganz guter Keks, Judgment Day. Man hat irgendwo da wirklich eine gute Sache draus gemacht und mit Dominic Mysterio hat man sich dann super Heel erarbeitet. Jetzt gerade bin ich da halt raus, komplett. Finn Balor ist für mich auch erledigt. Liv Morgan mit der Revenge-Tour haben wir auch sehr viel drüber gesprochen. Ist auch schon am Zerbröckeln, da wird sich zeigen. Auch sie hat ein Match bei Raw in der Netflix-Premiere gegen Rhea Ripley. Aber um bei der Series zu bleiben, Stichwort, es altert die Show. Ich würde nicht sagen schlecht, sondern je mehr WWE irgendwie auch an Fahrtwind gewinnt, blicke ich da zurück und sehe mir CM Punk an mit seinem weißen T-Shirt und den kürzeren Haaren. Ich sehe mir Randy Orton an, Seth Rollins, Bayley, Gunther und denke mir, meine Güte, was da für eine Saat hingepflanzt wurde. Und jetzt wird natürlich wunderbar das Ganze verwertet und da bin ich echt gespannt, was wir, ja, wie wir nochmals zurückblicken auf die Series in 5 Jahren. Also ist das auf jeden Fall ein Event, das es wert ist, auch in diesem Jahresrückblick drüber zu sprechen. Ja, und ich bin auch mal gespannt, wie wir dann die, ich weiß nicht, ob du das gerade so angesprochen hattest oder ob ich es vielleicht falsch verstanden habe. Mal gucken, was wir dann mit der Series 2024 machen, wenn wir den 25er-Rückblick machen sollten. Ich finde, man kann tatsächlich auch da wieder schauen, was da gesetzt wurde. Also die Series in den letzten Jahren eigentlich immer so ein kleiner, ja, Setzling für das, was im kommenden Jahr dann immer aufging. Aber diesmal kann man tatsächlich die 23er Series zwar nehmen als etwas, um aufzuzeigen, was im folgenden Jahr relevant war, aber beim Royal Rumble, müsste man sagen, gilt es eigentlich auch, vielleicht sogar in noch stärkerer Weise. Denn beim Royal Rumble ist sehr viel passiert und auch nach dem Royal Rumble, also unmittelbar im Zusammenhang mit dem Royal Rumble stehend auch. Erstmal, das haben wir eben schon angesprochen, hatte Bayley ja in einer großartigen Performance den Royal Rumble gewonnen. Damals auch Liv Morgan übrigens die letzte, die noch übrig war. Die hat sie besiegt. Und dann musste Roman Reigns erstmal seine Standard-Titelverteidigung hinter sich bringen. Wir hatten damals ein Fatal Four zwischen AJ Styles, LA Knight, Randy Orton und Roman Reigns. War vollkommen klar, dass hier Reigns die Titel nicht verlieren würde. Also rückblickend sowieso. Auch interessant, Logan Paul, seinerzeit noch US-Champion, hatte gegen ja, unsere, wenn uns gar nichts mehr einfällt, wunderbar für Kevin Owens ein Titelmatch. Also Kevin Owens ist wirklich unglaublich. Wenn dir mal nichts einfällt, holst du Kevin Owens raus, buckst ihn irgendwie kurz ins Titelgeschehen, lässt ihn eine starke Performance abliefern und dann vielen Dank, zurück ins Glied, lieber Kevin. Ja, hat er hier gegen Logan Paul auch machen dürfen. So, und dann wurde es interessant. Der Männer Rumble war wieder der Hauptkampf. Und es war diesmal gar nicht so wirklich klar, wer gewinnen würde. By the way, in 2025 wird es auch nicht so klar werden, finde ich, bis heute, wer das Ding gewinnen könnte, was ich sehr, sehr gut finde. Aber damals waren wir uns nicht sicher. Also es war klar, Cody könnte back-to-back gehen. Und im Vorfeld deutete auch viel hin, dass man es tun würde. CM Punk ist aber zurückgekehrt, hatten wir gerade angesprochen, und CM Punk stand noch nie im Main Event von WrestleMania. Wir wussten damals nicht, wie groß seine Vertragsverhandlungsposition wohl sein würde, hätte, sagen wir mal, Punk von sich aus AEW verlassen und so ein bisschen kokettiert, na, wer gibt mir denn hier mehr und bei wem kann ich mehr rausholen? Dann hätte ich ziemlich sicher gesagt, dass Punk sich vielleicht ein Mania-WrestleMania-Event rausverhandeln könnte. Da Punk aber rausgeschmissen wurde und WWE auch ein Stück weit, natürlich auch ein gewisses Risiko eingegangen ist mit der Punk-Verpflichtung, war Punks Marktwert sicherlich nicht mehr so groß, wie er mal war. Und deswegen war es nicht so klar, ob Punk sich den Mania-Main-Event rausverhandeln könnte. Aber er war auf jeden Fall ein Faktor im Rumble. Auch sein Comeback-Hype war ja noch da. Ja, und so waren, sag ich mal, die beiden tatsächlich diejenigen, die wohl die größten Faktoren im Match gewesen sind. Wenn man sich so anguckt, wer noch drin war. Also Gunther eher nicht, denn er war damals sowieso IC-Champion, hatte im Jahr zuvor extrem gut performt. Jey Uso war relativ lange drin, aber streng genommen auch kein wirklicher Kandidat auf den Sieg. Und wenn man sich das dann mal so anguckt, wer da noch alles drin war, Bron Breakker war streng genommen auch kein Geheimtipp. Drew hat auch eigentlich keiner gekauft. War eigentlich klar, dass es auf die beiden hinausläuft. Ich habe mir noch mal kurz das Teilnehmerfeld angeguckt und ein bisschen überflogen. Da ist nichts gewesen, was irgendwie außer den beiden groß in Betracht gekommen wäre. Ja, und nun ist es dann Cody gewonnen. Er hat sich gegen Punk durchgesetzt. Fans fanden das auch gut. Und die Frage war, alles klar, was denn jetzt? Storyline-mäßig musste man ja auf Cody gegen Roman gehen. Denn er hatte bei WrestleMania im Jahr zuvor, 2023, ja gerade nicht seine Story beenden können. Etwas, was Chris und mich damals sehr gefreut hat. Aber dieses Mal war eigentlich klar, man müsste es jetzt unbedingt so machen. Das Blöde war, macht man es wirklich? Denn da war ja schon ein großer Schatten von einem Berg, von einem The Rock sozusagen. Sorry für das erbärmliche Wortspiel. So, und dann kam etwas, wo vieles hätte kippen können, wenn man sich diese Entwicklung anguckt. Denn bei der Rumble Post-Event-Press-Conference hat Cody gesagt, alles klar, ich habe gewonnen, ich bin übrigens bei Raw und ich werde mal jetzt überlegen, welche Championship ich denn jetzt attackieren werde. Und er deutete an, er hätte sich vielleicht schon entschieden. Wie gesagt, er war bei Raw. Damals war Raw Champion Seth Rollins und Roman Reigns war bei SmackDown. Bei der ersten Ausgabe nach Monday Night Raw, wo er sich äußern wollte, kam Rollins raus und hat etwas ganz Merkwürdiges gesagt. Er hat gesagt, pass mal auf, ja, du könntest jetzt ja auf Reigns gehen und so, aber du solltest lieber gegen mich antreten. Mit einer Begründung, die damals schon fast an Lächerlichkeit grenzte. So nach dem Motto, hier, ich bin doch das Workhorse der Liga und wenn du gegen mich antrittst, dann sei das doch alles so eher keeping it real und klar, Roman und so weiter, du musst die Story finishen, aber ich bin doch eigentlich der ehrwürdigere Gegner. Also so, ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt zusammenfassen soll, aber es wirkte, als ich es gehört habe, ich dachte, boah, Rollins, du stehst hier aber auf verlorenem Posten promotechnisch, da fällt euch nichts ein, da kannst du es auch nicht gut rüberbringen und es wirkte sehr, sehr peinlich. Ein paar Tage später bei SmackDown hat sich Cody zu Wort gemeldet, Roman angeguckt und gesagt, ich werde dir diesen Gürtel abnehmen. Aber nicht bei WrestleMania. Alle völlig verwirrt. Dwayne Johnson kam raus und guckte dann mit einem bösen Staredown Roman Reigns an. Und damit war eigentlich klar, Cody raus, was Reigns angeht, und würde jetzt wohl doch gegen Rollins gehen. Und Rocky geht gegen Roman, das Match, was eigentlich immer zwischen den beiden Familienmitgliedern ersehnt, geplant und mit dem auch WWE immer geplant hatte. Und das war dann nicht so unkritisch. Die Fans fanden es bei SmackDown gut. Danach kam dieses, ja, gewaltige Cody-Movement, wo die sozialen Medien relativ steil gegangen sind und es hieß, nein, jetzt kommt Dwayne Johnson und klaut Cody Rhodes seinen Moment und er lässt ihn die Story nicht finishen. Also da ging es dann so ein bisschen in einen Kipp-Moment. Und es war auch Storytelling-mäßig so, wie es jetzt hier gelaufen ist, wirklich erbärmlich schlecht erzählt. War zumindest nachvollziehbar, dass die Fans drauf auf diese Weise so reagieren würden. Ich würde hier mal einen Cut machen und mit Chris kurz das aufarbeiten wollen bis hierhin. Wir können auch, Chris, das kannst du gerne machen, auch dann schon erzählen, wie es dann weiterging, wie man quasi auf diese Geschichte, Rocky übernimmt Codys Part und die Fans fanden es zuerst gut und dann nicht so gut. Und dann wissen wir ja auch, warum Rocky eigentlich WWE gerettet hat. Hat er uns ja auch in der Doku sehr ausführlich erzählt. Ja, Chris, also da ist dann beim Rumble auch wieder überraschend viel passiert, auch kurz danach. Ja, definitiv. Also, wenn jetzt habt ihr da gelauscht und haben gedacht, meine Güte, sowas ist natürlich dann die Magie von Wrestling, wenn unvorhergesehene Dinge passieren. Und ich persönlich, so ein Movement, es fühlt sich für mich, der Daniel Bryan Movement fühlt sich für mich natürlicher an. Also das mit Cody war auf jeden Fall irgendwo ein Movement, aber nicht ansatzweise vergleichbar. Aber dennoch hat es gereicht, um wohl da ein paar Situationen umzudrehen, ja, den Schrauben zu ziehen. Ich persönlich kann mich nicht erinnern, wie wir darüber gesprochen haben damals. Im Nachhinein, wenn ich raten müsste, hätte ich jetzt kein Problem gehabt mit Rock gegen Roman. Aber irgendwo hat natürlich dieses logische Fanherz ein bisschen lauter geschlagen und gesagt, boah, aber das fühlt sich halt alles irgendwie so unkonsequent an. Auch interessant natürlich damals, als Cody den Rumble gewonnen hat, er zeigte auf Roman Reigns und offenbar war das auch nicht geplant. Also da war dann auch relativ überrascht Roman Und die kommenden Wochen hast du ja wunderbar schon besprochen. Von daher war das eher so, also ich glaube, WWE tut sich gerade ein bisschen schwer. Und es ist so, das Meer bricht gerade. Ja? Ein Teil ist kalt, ein Teil ist warm. Wir müssen schauen, was wir machen. Und dann, ja, gibt es die Geburt von, ja, muss man sagen, wohl eines unglaublich großartigen Gimmicks. Und für mich persönlich auch Rocky in absoluter Höchstform. Man ändert den Kurs. Und es gab ja auch dieses Segment, wo Rocky sich wohl bedankt hat und ihm irgendwas ins Ohr geflüstert hat, wo, ja, irgendwie, das war wohl offenbar real. Aber es Ich kam glaube, das halt. war die Smackdown-Ausgabe, die ich gerade Genau, angesprochen hatte, ne? das Ja. war genau das. Auf jeden Fall kommt die Geburt von Final Boss und ja, dann hat die Story definitiv für mich an Fahrtwind gewonnen und ich erinnere mich auch an zurück an tolle, tolle Segmente. Eines davon war, wo Rocky und Roman gemeinsam im Ring stehen und Rocky macht halt seine Catchphrase und Roman unterbricht ihn und will wissen, ob er ihn anerkennt quasi. Und da das Raunen, das durch die Arena ging, das war großartig. Und natürlich mein persönliches irgendwie Segment des Jahres, als Rocky Cody durch den Regen von Chicago blutig geschlagen hat, wo alle natürlich aufgeschrien haben, ja, die PG-Ära ist zu Ende. Auf jeden Fall, das, was man da geliefert hat und was The Rock geliefert hat, war für mich unglaublich gut und hat auch die ganze Bloodline-Story nicht nur weitergeführt, sondern eben auf dieses neue Level gebracht, was man, glaube ich, jetzt in der jüngsten Vergangenheit vielleicht auch nicht mehr erreichen konnte. Ich glaube, da werden wir vielleicht auch ein bisschen drüber sprechen, aber bleiben wir bei dem. Und ich finde auch, dass was WWE richtig gut gemacht hat in der Zeit, war eben, dass sie diesen Seiltanz zwischen Realität und Storyline wunderbar getanzt haben. Auch diese große, große Pressekonferenz, wo wir dann dieses Tag-Team-Match angeteased bekommen haben. Oder war es da schon offiziell? Wahrscheinlich war es da schon offiziell. Und dann gibt es dieses Video, wo Rocky Triple H da auch anschreit und herumschimpft und sagt, du musst das Ganze hier ein bisschen besser unter Kontrolle haben. Ich lasse mich hier nicht respektlos behandeln und vor allem nicht meine Familie. Und ich finde auch, wie WWE auch seine Entrance angepasst hat mit Hollywood Rock-Theme ein bisschen und dieser Blitz, der genau da einschlägt, wo er dann steht. Ich war total begeistert, hat mir richtig gut gefallen und ich war dann ab dem Moment komplett drin und da hat man sich dann gefragt, okay, was plant man hier? Was ist der, wie geht man Richtung Mania? Und man hat eben dann dieses Tag Team Match gehabt und ich weiß nicht, wenn du grätschst dazwischen, ich meine, jeder weiß, wie es ausgegangen ist. Nee, mach mal, hau rein. Passt. Klar. Wir gingen halt rein und Tag Team Match richtig gut. Hat mir persönlich sehr Spaß gemacht, war, fand ich auch besser als Main Event Tag 2. Ach, du bist schon bei Mania, oder? Ich bin schon bei Mania, Nee, ja. da wollte ich noch gar nicht hin. Sorry, Okay, ich dachte. okay. Nee, da wollte ich noch kurz, ich wollte nun kurz noch die Chamber kurz dazwischen Ah ja, bitte, klatschen. bitte, bitte, bitte. Weil da finde ich weil das ganz gut in diese Storytelling passt, die du gerade in Richtung Mania schon angesprochen hattest. Wir hatten ja noch, wie so oft, die Chamber dazwischen. Und wir wussten auch nicht so genau, wie du es Chamber-mäßig jetzt machen würdest. Denn in der Chamber kriegst du ja immer noch mal den anderen Herausforderer sozusagen. Ja, der erste wird beim Rumble generiert und zumindest war es diesmal jetzt so, mal wieder. Ich weiß gar nicht, ob es im Jahr davor auch so war. Ich glaube ja, bin mir aber nicht sicher, dass der Sieger der Chamber ein Championship-Match bekommt. Und es ist so gewesen, wie es heute, finde ich, auch tatsächlich so ein kleines bisschen wieder ist in der Damen-Division. Bei den Mädels wusstest du eigentlich nicht, wer es machen soll, es sei denn, du gehst auf Nummer sicher sozusagen. Bei den Mädels in der Chamber waren drin Bianca Belair, Liv Morgan, Naomi, Raquel Rodriguez, Tiffany Stratton und Becky Lynch. By the way, Tiffany hier der absolute Superstar des Matches, haben wir damals auch gesagt. Die Fans haben alles an ihr geliebt. Sie wirkte auch noch real und genauso unsicher wie herzzerreißend frisch, in Anführungszeichen, kam sie darüber. Und das war leider auch so ein bisschen der Moment, wo es dann bei ihr danach so ein bisschen für Chris und mich runterging, weil es dann doch sehr WWE-basiert mäßig angepasst wurde, was sie so ausgemacht hat. Aber sie ist ja immer noch dabei. Sie spielt oben mit und sie ist immer noch die Zukunft, auch wenn der Koffer, wie so oft bei vielen Kofferträgern, mehr an ihr zu nagen scheint, als der Koffer ihr, ja, hold gesonnen ist sozusagen. Aber zum Koffer kommen wir später. Also man ist hier auf Nummer sicher gegangen. Du hättest Bianca Belair reinbucken können, du hättest Becky Lynch reinbucken können. Nichts anderes hätte Sinn gemacht. Liv Morgan war seinerzeit noch nicht so weit. Naomi will man sowieso gar nicht in irgendwelchen Titelmatches haben. Und Raquel Rodriguez, sagen wir mal ehrlich, eigentlich auch nicht. Und Tiffany war noch Rookie sozusagen. Auch da wäre es eigentlich viel zu früh gewesen. So, man ist dann mit Becky Lynch gegangen. Ganz einfach, weil Becky Lynch eben die erfahrene Kraft ist. Und das ist übrigens auch der Grund, warum Becky Lynch für den Rumble 2025 als eine der Favoritinnen gehandelt wird, weil sonst eben nichts da ist. Und das ist ein bisschen, klar, man kann jetzt sagen, seid nicht immer so kritisch, was die Damen angeht. Wollen wir auch gar nicht sein, weil wir haben schon mehrfach gesagt, dass die Damen bei WrestleMania Showstealer gehabt haben. Ja, also zum Beispiel Chris Lieblingsmatch, Bianca Belair gegen Becky Lynch oder Lotte gegen Rhea. Da gibt es schon Showstealing-Matches, ja. Aber das Booking ist irgendwie, Hunter hat sie noch nicht so richtig gefunden. Die Women's Division goldenen Booking-Hände. Vielleicht kommt das ja noch. Aber ich finde schon interessant, wenn du bei der Chamber 2024 auf Becky Lynch gehst, weil sonst irgendwie nichts Heißes da ist in Bezug auf Titel-Contendership. Und du beim Royal Rumble fast ein Jahr später wieder vor der gleichen Frage stehst und wohl wieder mit Becky oder, was fast noch schlimmer wäre, mit Lotte gehst, weil du einfach nichts Heißeres hast, was das Title-Picture angeht, dann ist das etwas, was man zumindest ansprechen kann. Zumal, und das möchte ich jetzt auch nochmal sagen, damit hier dieser Kritikpunkt, ja, ihr und das Frauenwrestling, die Talente sind da. Ja, und das Wrestlerische ist wirklich, wirklich gut bei den Damen. Storytelling sind wir nicht immer ganz zufrieden. So, ansonsten dümpelte es so vor sich hin. Und auch der Main Event, ja, Rhea Ripley gegen Nia Jax, da war ich auch überrascht, dass Rhea nicht viel mehr over war in ihrer Heimat in Australien, in Perth, als sie da war. Interessant war natürlich wieder, was machen wir denn mit den Jungs? Wer wird denn da das Titelmatch bekommen? Und ich erinnere, glaube ich, noch, hoffentlich erinnere ich richtig, als wir das Teilnehmerfeld gesehen haben, da ist uns nicht wirklich warm ums Herz geworden. Ja? Bobby Lashley, Kevin Owens, Drew McIntyre, LA Knight, Logan Paul und Randy Orton. Also Logan Paul war US-Champion. Was soll das? Randy Orton im Main Event ist immer so eine Sache. LA Knight war eigentlich nicht ernsthaft in Erwägung zu ziehen. Kevin Owens auch nicht. Vielleicht ein bisschen Bobby Lashley. Und ansonsten, auch da ist man auf Nummer sicher gegangen, Drew McIntyre, der ist dann ja auch geworden, das was auch nicht für Hurra-Schreie gesorgt hat. Also in der Chamber ist jetzt nicht so richtig was passiert. Also man kann den Rumble, man kann ein bisschen auch die Chamber nutzen, um das Ganze ein bisschen aufzushake-uppen. Ja, das war ja auch damals in der Chamber, ist ja auch Kofi groß geworden, damals Kofi Mania. Da ging auch in der Chamber los. Also das kann man mal machen. Aber diesmal, sag ich mal, eher mau, zumal eigentlich alle zu diesem Zeitpunkt nur über WrestleMania und The Rock und Cody Rhodes und Roman Reigns philosophiert und spekuliert haben, dass die Chamber da so ein bisschen ins Hintertreffen gerückt ist. So kam es zumindest bei mir rüber. Sorry, Chris, ich wollte die Chamber ja noch dazwischen schieben, weil ich einfach noch mal diese Übergangseindruckssache da darstellen wollte. Ich weiß nicht, ob ich dem Pay-Per-View jetzt Unrecht getan, aber ich meine, du wolltest ihn ja gleich übergehen. Insofern wirst du ja auch nicht so viel Weichenstellendes da wahrgenommen haben. Nicht wirklich. Ich erinnere mich nur, dass wir damals auch überlegt haben, oder es gab diese Gerüchte, ob man vielleicht das einfach vorzieht, The Rock gegen Roman Reigns, und es in Australien macht. Ja. Und schnell wurde uns klar, okay, nee. Gab ja, ich glaube, es gab nur diesen Grayson Waller-Effekt mit Cody Rhodes, glaube ich. Und sonst hat man, ich erinnere mich, man hat sich, glaube ich, auch sehr schwer getan, eben aufgrund dieser Situation. Aber die Chamber bietet natürlich auch eine tolle Gelegenheit, eben dann noch irgendwelchen Twist reinzubringen. Und ja, die Männer Chamber, dass am Ende Drew McIntyre geworden ist. Also ich persönlich fand ja das Match dann eben bei Mania nicht so schlecht. Aber ich glaube, das Interessanteste, was man vielleicht hier entnehmen kann, so rausziehen kann, ist halt die Tatsache, dass das ein Jahr war, wo WWE wirklich um die Welt geflogen ist mit den PLEs, ja, oder Special Events. Und Australien hat da den Auftakt gemacht und das war schon sehr auch irgendwo prägend und Zeichen, dass wir wahrscheinlich auch so mit sowas rechnen können im nächsten Jahr. Irgendwie so Backlash Mexiko ist so in den sozialen Medien heiß geworden und gab ja dann auch eben dieses Jahr Deutschland, Frankreich und Australien hat da eben den ersten Punkt gemacht und das zeigt auch WWEs globale Geschichte, wo man sagt, die kriegen überall die Stadien voll und dass wir allein den Verdacht hatten, dass man dort The Rock und Roman Reigns bringen könnte, zeigt auch, was wir WWE auch zutrauen. Und ich habe es denen tatsächlich damals zugetraut, auch wenn relativ schnell klar wurde, nee, Leute, kalmer, wir machen das hier einfach nur, um zu zeigen, was für eine breite Brust wir haben. Ja, zumal Australien eh gut lief. Also angegeben sind 52.900 Zuschauer. Also das ist die WWE-Angabe. Also werden es 45.000 ungefähr gewesen sein. Aber das musst du dann auch erstmal voll kriegen. Ja, Natürlich. 45.000 Zuschauer in Australien, roundabout. Das ist eine Ansage, ne? Und WWE und Australien funktioniert. Und da konnte man diesen Pay-per-View auch genauso booken, wie man ihn gemacht hat. Wenn man jetzt rückblickend da ein Auge drauf wirft. Also der Knaller war das jetzt nicht, ne? Das war solide, ja, in der Chamber. Also eigentlich wirklich prägend war Tiffany Stratton. Das ist das Einzige, was mir in Erinnerung geblieben ist, rückblickend, was sie da performt hat und wie die Fans sie auch haben wollten. Und auch Rhea blieb dahinter zurück, was mich wirklich überrascht hat. Also die Reaktionen waren da, aber sie waren nicht so groß, wie ich es mir erwartet hatte. Und ansonsten war das ein Pay-Per-View, den man hinter sich gebracht hat, weil man dann ja auf WrestleMania Acht gegeben hat. Und da können wir tatsächlich jetzt auch schon rübergehen, denn wie die Story ausgegangen ist, hat Chris ja schon gesagt. Ich wollte es kurz nochmal aufgreifen, bevor ich Chris dann gleich die Mania-Card gebe, die er schon, zu der er schon angesetzt hat. Also, ich weiß jetzt nicht, inwiefern man diese sozialen Mediengeschichte, wie man sie gesteuert hat. Ich glaube nicht. Ich glaube, das war schon so wie Daniel Bryan. Ein Movement, das aus sich selbst herausgekommen ist. Ich glaube tatsächlich, dass man bei WWE mit sich gestruggelt hat. Wir wollen jetzt Rocky gegen Roman. Man hätte es auch ohne Probleme so booken können. Bei Mania hätte es solche und solche Reaktionen gegeben, egal welche es gewesen wären. Es wären gute Reaktionen gewesen. Ob du jetzt Rocky dann als Face oder als Doppelheel, ob die Fans die Show gecaptured hätten, was auch immer da passiert wäre, es wäre irgendwas Interessantes da gelaufen. Das heißt, WWE hätte locker bei der Story Roman gegen Rocky bleiben können. Man hat sich aber entschieden, und es war rückwirkend eine sehr gute Entscheidung, glaube ich, man hat sich entschieden, dann doch das umzuswitchen. Und wir wissen ja, dass Rocky der war, der sich ausgedacht hat. Also diesen Videoclip, da könnt ihr lange drauf warten, wo Rocky nicht die Lorbeeren für irgendwas einheimst. Also, aber ich glaube auch, er wird da wohl sicher ein prägender Faktor tatsächlich gewesen sein. Denn ohne Rockys Go wird da nichts gehen, was Booking angeht mittlerweile. Und man hat dann die Sache eingeschwenkt. Man hat gesagt, okay, gehen wir doch wieder auf Cody. Und machen wir das Ganze doch in eine, sag ich mal, klimatische Geschichte dahingehend, dass wir auch Rollins, der gefühlt gar keinen interessiert hat, mit einbeziehen. Und auf diese Weise kam dann, das war wirklich, Chris hat es gesagt und ich sage das auch, ich habe es damals gesagt, ich sage es wieder, The Rock, ich bin kein großer The Rock-Fan, aber was er da abgerissen hat, war einfach großartig. Ja, dieses Final Boss Gimmick. Chris Lieblingssegment war, wie er Cody mit dem Gürtel durch den Regen prügelt und den Gürtel dann auch mit Blut dann, glaube ich, da nochmal Cody da ins Gesicht legt. Ich habe die Details nicht mehr drauf, aber ich weiß, Cody war ziemlich weg und Blut gab es, glaube ich, auch. Mein Lieblingssegment war tatsächlich Rocky mit seiner A cappella-Version im Ring, wo die anderen dazu Musik gemacht haben und er dann, oder gab es Musik? Doch, es gab Musik. Es war gar nicht A cappella. Es gab, glaube ich, Musik und er hat dann fröhlich gesungen. Fand ich überragend, was Rocky da gemacht hat. Und so ist man dann Richtung Mania gegangen und man hat wirklich Hype generiert. Das Ding fühlte sich groß an und da wechsle ich jetzt mal rüber zu Chris, der die Mania-Card ja schon am Wickel hat. Ja, also ich weiß nicht, wie viel von der Card wir alles durchgehen möchten. Ich Was du für denke richtig findest. mal, also für mich persönlich dieses World Heavyweight Championship Match, ich glaube, da waren wir unterschiedlicher Meinung. Ich denke, das war so Rollins und Drew, die für mich irgendwie ja, es geschafft haben, mich zu kriegen. Es war relativ fast-paced und schnell. Und gab dann den Titelwechsel. Rollins war auch da, glaube ich, schon verletzt. Interessant danach war ja irgendwo auch, was das Jahr prägen sollte. Also kann man da definitiv drüber sprechen. Die erotische Tanzeinlage von Drew McIntyre. CM Punk damals am Kommentatorenpult aufgrund seiner Verletzung natürlich. Und ja, dann noch der Cash-In von Damian Priest, auch ein interessanter Faktor für dieses Jahr. Und der erneute Titelwechsel und ja, der Start der Fehde zwischen Drew McIntyre und CM Punk. Ich weiß nicht, die werden wir sicherlich auch irgendwo ein bisschen besprechen, aber auf jeden Fall auch ein Aspekt dieses Jahres, sehr prägend. Aber man hat auch man hat ja auch mit dieser Mania eine neue Ära eingeleitet mit der Werbung. Also mit dem Energy Drink von Logan Paul mitten auf der Matte, das sollte sich ja bis heute durchziehen. Das war also das erste Special Event, da hat man den ersten Schritt auch ein bisschen Richtung UFC gemacht mit dem Merger. Die haben ja auch sehr viel an der Matte und WWE wird das wahrscheinlich auch noch relativ voll machen, aber das ist auch ein anderes Thema. Ich denke, auf was alle gewartet haben, war natürlich, wie Tag 1 ausgeht und Tag 2. Also das Tag Team Match habe ich ein bisschen angesprochen, richtig klasse gemacht und eine tolle Performance auch von The Rock und generell von allen vieren. Das war irgendwo wirklich ein sehr unterhaltsames Match, erinnere ich mich gern daran zurück. Und am Tag 2 sollten wir ja einen Main Event bekommen, wo man tatsächlich sagen muss, ist es eines der besten Storylines, ist es eines der besten Main Events, ist es eines der besten Stories, die WWE je produziert hat. Und da muss man definitiv diese Mania und dieses Match mit hineinnehmen. Die beiden haben erstmal lange natürlich so vielleicht, ja, ich meine, ich möchte es nicht mit New Japan vergleichen, aber es war ein langes Match und dann ging es drunter und drüber. Eingriffe von The Rock, John Cena und dem Undertaker und Seth Rollins mit dem Shield-Theme, wo ich muss zugeben, ich habe aus irgendeinem Grund Dean Ambrose erwartet. Da kam dann ein komplett kaputter Seth Rollins und hat versucht noch einzugreifen mit dem Stuhl. Da hat man quasi den roten Faden über die letzten 10 Jahre gezogen. Auch ein super netter Aspekt. Und ja, am Ende hat er es dann geschafft. Cody Rhodes hat die Story beendet und ja, WWE hat es tatsächlich geschafft, irgendwie so das Ganze zu ziehen. Ich erinnere mich auch zurück an 39, wo er dann verloren hat und die Quietscheente neben ihm lag. Und da habe ich mir auch gedacht, wow, okay, was hat man hier gerade uns präsentiert? Und man hat es geschafft, finde ich. Und The Rock war ein großer Teil davon. Und Cody Rhodes wurde dann ja hochgehoben. Für alle haben ihn gratuliert. Ein schöner Moment, ein netter Moment, ein noch verdienter Moment. Und er sollte ja auch bis heute WWE-Champion bleiben. Und denke mal, die ganze Situation rund um The Rock und ihm selbst wird ja ziemlich sicher Richtung WrestleMania 41 auch weitergehen. Es gab ja auch ein Segment bei Raw After Mania, wo er ihm irgendwas in die Hand gedrückt hat. Er hat ja auch einen eigenen Titel. Rocky, das könnte halt auch irgendwie so ein Champion gegen Champion Geschichte werden, wird sich zeigen. Aber ich erinnere mich damals schon, dass das unglaublich gut produziert wurde und auch gut beendet wurde und dass ich einen großen Main Event gesehen habe und eine Story, die für mich damals irgendwo zu Ende erzählt wurde. Man hat sie dann ja, mit einem neuen Kapitel eröffnet und auch die hat dann das Jahr natürlich mit Solo und der neuen Bloodline, hat das Jahr dann auch prägen sollen. Und da zeigt WWE uns auch, dass man gewillt ist, in eine Ära reinzugehen, die solche Storylines sehr gerne über nicht nur Wochen, nicht nur Monate, sondern über Jahre ziehen möchte und über weite Strecken, finde ich. Mehr positive Strecken hat man das auch geschafft. Und das hier war so das erste große Highlight. Und ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass man es nochmal so groß bekommt, aber ich sag's mal so, mit The Rock in solcher Topform hast du auf jeden Fall immer eine Chance, es so groß zu bekommen. Ja, ich bin da tatsächlich im Großen und Ganzen bei dir. Ich habe noch mal gerade mir angeguckt, wie lange der Main Event bei Tag 1 ging, sprich The Rock und Roman Reigns gegen Cody und Rollins. Das war fast 45 Minuten lang. Und ich weiß, dass ich es tatsächlich genossen habe. Also, dass es sich nicht so angefühlt hat wie 45 Minuten. Klar, hat mal ein bisschen gedauert. Klar, du hast da mal Stare-Downs. Klar, Rocky nimmt sich seine Pausen. Aber es fühlte sich groß an. Ja, also Rockys Präsenz hat das Ganze entsprechend getragen, hat Spaß gemacht und hat dem Ganzen da auch Strahlkraft verliehen. Und ich weiß, dass ich sehr, sehr glücklich war. Ich war auch glücklich, war auch wichtig fürs weitere Storytelling, dass Rocky Cody gepinnt hat. Damit war auch mehr oder weniger fast schon klar, wie es dann bei Tag 2 ausgeht. Aber eben auch nicht so richtig. Denn wir dachten ja auch im Jahr zuvor, naja, Cody wird schon Reigns jetzt besiegen. Und ich habe ja auch gehofft, dass Cody vielleicht nochmal verlieren würde. Aber es ist ja dann auch anders gekommen. Und Chris hat schon gesagt, es war einer der wichtigsten Mania und größten Mania-Momente überhaupt, vielleicht sogar der größte. Also ich weiß, die Halle ist steil gegangen. Ich weiß, es fühlte sich sehr, sehr groß an, was danach passiert ist. Und ich bin, wie gesagt, kein Cody-Fan und wollte, dass Roman gewinnt. Aber ich finde, booking-technisch war das allererste Sahne, was hier bei Mania gelaufen ist. Und damit ist dann, das hat Chris auch schon angesprochen, und ich bin da vollkommen bei ihm. Damit ist dann ein Cut passiert und Cody war Champion. Dann, dass übrigens Damian Priest auch Champion war, niemanden interessiert. So hart es klingt, aber das ist auch nachvollziehbar letzten Endes. Genauso war es nicht wirklich wichtig, dass Rhea Ripley gegen Becky Lynch gewonnen hat. Das war auch mehr oder weniger nachvollziehbar. Bayley, habe ich schon gesagt, hat sich bei WrestleMania gekrönt und auch da war eine Storyline zu Ende, hat sie auch sehr deutlich gesagt, mit Io Sky sei sie fertig. Ja, und das war, Stichwort, was das Jahr geprägt hat, das waren prägende Einschnitte für das Storytelling. Mit Bayley ging es ja quasi gefühlt sofort bergab, was die Titelregentschaft anging. Sie war langweilig ohne Ende. Und Bayley war quasi seit dem Titelgewinn sofort in der Midcard und die Fans wussten auch nicht mehr viel mit ihr anzufangen. Das war alles viel zu farblos. Und Cody, auch da kann man jetzt wieder viel drüber diskutieren. Cody hat das gemacht, was Cody immer macht, seit er bei WWE wieder unter Vertrag steht. Er war Cody Rhodes. Und was heißt, er war Cody Rhodes? Er war ein klassischer Face, Oldschool, der facige Sachen macht, der gefühlt bei jeder zweiten Silbe die Familie ins Spiel bringt, der promomäßig, wie sage ich es, im Auge des Betrachters liegend zwischen interessant und langweilig pendelt und wie ihr interessant interpretieren wollt, bleibt auch im Auge des Betrachters. Aber man muss sagen, und das ist was, was ich positiv sage, Cody ist Cody geblieben und die Fans fanden es toll. Cody konntest du vermarkten als Face der Liga. Cody konntest du entsprechend in Szene setzen. Und Cody, das glaube ich ihm, oder das glaube ich zumindest, hat jede Sekunde davon genossen. Denn so, wie er jetzt inszeniert wurde, hat er sich A schon immer selbst gesehen und wollte er B auch von den Fans immer gesehen werden. Was das für die zweite Jahreshälfte bedeutete, hat man relativ schnell gesehen. Chris hat schon gesagt, die WWE-Welttour ging danach los. Zuerst hatten wir Backlash in Frankreich. Da hatte Cody Rhodes seine erste Verteidigung gegen AJ Styles. Ja, hat er natürlich gewonnen. Und was hier interessant war, war die Tatsache, dass die Show als solche, ja, war schön, dass sie da war, aber die Fans haben das Ding gecaptured von der ersten Sekunde an mit ihren Fangesängen, die manchmal aufs Match bezogen waren, meistens nicht. Ich weiß zum Beispiel, dass Randy, also Kevin Owens wurde mit großen ja, Ovationen empfangen, aber das war kein Vergleich zu dem, was Randy Orton an Fanliebe und Mitgesang bekommen. Ich glaube, Randy Orton war auch ein, zweimal off Kayfabe, hat sich da das breite Grinsen nicht wirklich verkneifen können. Bei Jey Uso zum Beispiel sind die Fans sowas von pervers steil gegangen. Ich glaube, das waren die größten Fanreaktionen, die es für Jey Uso jemals gab. Ich glaube, die ganze Halle ist durchgedreht, als er sein Theme da abgezogen hat. Ja, und bei AJ Styles haben die Franzosen gesungen, Il est vraiment phénoménal, ganz häufig. Er wusste selbst nicht, was sie da singen. Cody wusste es auch nicht so richtig. Aber ja, das war die erste Show. Und wir können da jetzt, ich will nicht sagen, wir können eine Schablone drüber legen, ne? Aber ein Stück weit kann man es vielleicht doch. Denn Cody hat alles im weiteren Verlauf gewonnen. Ich weiß nicht, Chris, was wollen wir rausnehmen? Es fällt mir tatsächlich nicht so leicht. Also King of the Ring, da waren wir wieder in Saudi-Arabien, da wurde eine neue Königin und ein neuer König des Rings gekrönt. Nia Jax wurde Königin, herzlichen Glückwunsch, und Gunther wurde König des Rings. Cody hat eine Titelregentschaft weiterhin fortgeführt und sie gegen Logan Paul diesmal fortführen dürfen. Und so ging es dann eben immer weiter. Wo waren wir bei Battleground? Also Battleground war NXT-Event, sorry. Clash at the Castle waren wir in Schottland. Da haben die Schotten wohl wirklich gedacht, dass Drew McIntyre Damian Priest den Titel vielleicht abnehmen könnte. Keine Chance, denn CM Punk als Spezialringrichter zählte nur bis 2 und die 2 deutete er in einer, ja, auf der britischen Insel typischen Geste an. Auch das war etwas, um von der Cody-Regentschaft mal wegzukommen. Der hat wieder gegen AJ Styles übrigens den Titel verteilt, diesmal im Opener, weil man hat ein I-Quit-Match diesmal draus gemacht. Also das AJ Styles, ja, das ist jetzt nicht das heißeste Eisen im Titelregentschaftsfeuer. Aber Stichwort CM Punk und Drew McIntyre, die hatten vielleicht die beste, die interessanteste, die intensivste, die am coolsten deliveredste Fehde. Wenn man jetzt mal von Rocky und Cody und der ganzen Bloodline-Geschichte absieht, die ist wohl nicht zu toppen. Aber dahinter haben die beiden, Chris, vielleicht das Auffallendste in 2024 fabriziert. Ja, ich finde, das ist auch sehr gut zusammengefasst alles. Also was WWE gelungen ist, finde ich, in dieser Backlash King and Queen of the Ring, Clash at the Castle-Geschichte, ist, dass man einfach sehr ich möchte nicht sagen stur, aber ich nehme das Wort stur, einfach geliefert hat. Triple H hat sich selbst auf 6-7 Matches irgendwie festgelegt, geeinigt, beziehungsweise 5-6 vielmehr, und hat gesagt, das Produkt verändert sich und wir werden nicht mehr großartig unterscheiden zwischen Special Event, Raw und SmackDown, sondern wir werden einfach gutes Wrestling bieten, aber viel mehr Entertainment und einfach Content, Content, Content. Und das war hier, das hat man hergenommen, die Schablonen, hat sie auf mehrere Länder geklatscht. Und ich fand das irgendwo auch interessant. Backlash in Frankreich, glaube ich, hat das Ganze in diesem Jahr auch gewonnen von der Lautstärke her, würde ich mal behaupten. Auch wenn man dann noch den Seiltanz tanzt von Es nervt mich auch ein bisschen. Aber natürlich, wenn die da den Theme von Randy da durchgröllen, hat das auf jeden Fall was. Aber natürlich der prägende Faktor, und das vergisst man irgendwo auch, dass Cody und Rocky in diesem Jahr war, haben Punk und McIntyre natürlich so eine Feder auf die Matte gelegt, wo viele deswegen es gemocht haben, weil es old school wurde. Ja? Du hast mit CM Punk jemanden am Mikrofon unglaublich stark und mit McIntyre jemanden, ich glaube, was haben wir gesagt, die Aktie, die immer hochgeht und fällt, aber er hat für mich geschafft, jetzt sogar seine absolut beste Form hinzulegen, was so einen Charakter angeht, der mit dem man so mitgehen kann. So ähnlich wie Kevin Owens, wo er sagt so Dinge, wo du sagst, ja, also irgendwo hat er ja recht. Und er hat so eine unfassbare Intensität mitgenommen, die es ihm erlaubt hat, auch das Tempo mit Punk am Mikrofon zumindest mitzugehen. Und sie haben dann eine Fehde geliefert, wo wir beide halt dann auch gesagt haben, schau, das ist eine super Fehde, nur du ziehst das ganze Ding zwischen Sommer bis weit in den Winter hinein. Ja. Hat ja bei Bad Blood geendet in einem sehr brutalen Oldschool Hell in a Cell Match, aber vielleicht kommst du da dazu noch. Aber um hier zu bleiben, sie haben für mich auf jeden Fall eine Fehde geliefert mit unglaublichen Höhepunkten. Wenn wir jetzt mit Segment des Jahres anfangen, ist natürlich dieses eine tolle Segment mit der Garagentür, ne, da haben wir auch schon oft gesagt, die aufgeht und da liegt ein blutiger Punk von McIntyre. Ja. Das war so auch eine Zeit von WWE, wo ich richtig drin war, wo ich echt so richtig drin war, weil sie auch, ich glaube, das war das frische Debüt auch von den Wyatt Six, vielleicht reden wir über die auch. Und das war wirklich super stark. Also vielleicht auch so ein bisschen eine Hochzeit von Triple H, wenn ich so das Ganze so betiteln darf. Aber so sehr es sich gezogen hat, möchte ich den beiden auf jeden Fall eines nicht wegnehmen, nämlich dass sie so ein bisschen Oldschool-Wrestling zurückgebracht haben und eine Fehde auf die Matte geklatscht haben, die nicht nur die Matches dann mit guten Matches unterstrichen wurden, sondern auch mit Interesse von den Fans und wirklich etwas, was sich abhebt von vielen so kleineren Fäden, die Triple H ja super lange am Laufen hält. Ja, so Damian Priest, Finn Balor zum Beispiel oder Liv Morgan gegen Rhea Ripley. Und die Wyatt Six gegen Alpha Academy beziehungsweise American Maid oder jetzt die Missgeschichte und so weiter. Also haben sie auf jeden Fall einen Anspruch auf das definitiv auf das Podium. Ob sie jetzt mit Cody und Rocky mitgehen können, das bezweifle ich. Beziehungsweise ich sage auch nein. Aber ich persönlich muss auch zugeben, auch wenn es sich wirklich gezogen hat, am Ende hat man da eine Geschichte erzählt, die einen sauberen Anfang hatte, eine super saubere Mitte mit diesem angesprochenen Segment und für mich persönlich mit einem absoluten Oldschool Classic Hell in a Cell brutalen Match einen tollen Abschluss. Und das hat man, finde ich persönlich bei WWE, doch noch relativ selten gehabt in der jüngsten Vergangenheit. Also kann ich sagen, Chapeau und Hut ab. Ja, bin ich bei dir. Also mich hat es nachher ein bisschen gestört mit der ganzen Geschichte mit Punk und Drew, weil es mir einfach zu viel war. Aber man muss auch sagen, das haben wir auch, glaube ich, damals auch angesprochen, Punk war ja nun auch lange verletzt. Und man hat die Fehde zwischen den beiden fortgeführt in einer Zeit, in der Punk eben verletzt war. Das heißt, die Matches folgten der eigentlichen Fehde sozusagen nach, sodass die Fehde als solche gestreckt wurde, damit die Matches sozusagen aufholen können und mit dem Storytelling-Stand gleichziehen können. Aber stellenweise war das richtig gut, auch weil Drew in den sozialen Medien auch stark war, fand ich. Hat da so ein bisschen Trainspotting teilweise nachgemacht. Also das kann er tatsächlich. Und war hier dann ein Faktor. Im Sommer hatten wir dann wie immer das Money in the Bank Special. Auch da gab es ein bisschen kritische Worte, weil Drew McIntyre tatsächlich bei den Jungs den Koffer gewonnen hatte. Er hat gegen Andrade, Carmelo Hayes, Chad Gable, Jey Uso und LA Knight gewonnen. Eigentlich der einzige, sag ich mal, auf Nummer sicher Gear, was die Uppercard-Region angeht. Natürlich sind auch Jey Uso relativ hoch im Kurs gewesen und LA Knight, aber da weiß jeder eigentlich, die werden wohl nicht einen entsprechend großen Push bekommen. Dass man natürlich Drew den Koffer gibt, nur um das Ganze dann als Gegenstand der Fehde mit Punk zu machen, haben viele gesagt, das muss nun wirklich nicht sein. Auch nachvollziehbarerweise gesagt, denn diese Fehde hat den Koffer eigentlich nicht gebraucht. Und haben wir auch ausführlich drüber gesprochen. Ja, Sami Zayn hat die Intercontinental Championship gewonnen. Die hatte er vorher schon von Gunther gewonnen. Dann hat Bron Breakker sie gewonnen. Und nun hat sie Zayn zurückgewonnen. Das ist auch so eine Geschichte, dass Bron Breakker eigentlich als Rookie sehr, sehr, sehr stark gebuckt wurde. Chris und ich zumindest sind sehr überzeugt von ihm gewesen, sind es immer noch. Aber dass dann er teilweise dann gegen Zayn und danach gegen Jay den Titel dann verliert. Für Regentschaften, wo es eben nicht Not tut, auch rückblickend nicht. Ja, Sami Zayn hätte den Titel nicht unbedingt gebraucht für sein Underdog-Gimmick. Und auch Jay Uso hätte ihn auch nicht zwingend gebraucht, gerade wenn du bedenkst, dass er danach zur Bloodline zurückgekommen ist. Also es hätte schon Sinn gemacht, Jay irgendwann diesen Titel zu geben, aber dann bitte früher oder eben erst später, denn so wirkte es so, ja Jay, Glückwunsch, du hast ihn auch mal gekriegt, bitte verlier ihn schnell, denn du musst zurück zur Bloodline und dann geben wir ihn Breakker wieder. Also er ist bei Breakker auch gut aufgehoben, ja, aber na gut, da hätte man das vielleicht anders machen können. Bei den Damen war es dann Tiffany, worüber wir uns auch ein Stück weit gefreut hatten. Allerdings hat man bei ihr auch nicht so richtig Ideen in der Folgezeit gehabt, außer, was sich bis heute hinzieht, sie mit Nia Jax zusammenzutun und immer wieder mal was anzuteasen von wegen irgendeinem Cash-In, von der gegen die böse Nia, die sie ja sowieso immer auch böse behandelt. Da ist jetzt ein bisschen Storyline-mäßig Bewegung reingekommen auf der Zielgeraden jetzt, aber der Koffer hat Tiffany, klingt komisch, tatsächlich gar nicht so gut getan. Interessant hier, Six-Man-Tag bei Money in the Bank, Main-Event, die Bloodline, die neue Bloodline, die sich ja nach WrestleMania formiert hat, haben wir gar nicht groß drüber gesprochen, aber ist ja ein Faktor, der bis heute, ja im Moment ein bisschen am Zurückgehen, aber bis heute doch relevant, die zweite Jahreshälfte, weite Strecken auch dominierend, das Geschehen geprägt hat. Solo Sikoa hat sie nach der Niederlage von Roman Reigns quasi zum neuen Tribal Chief ausgerufen. Heyman hat zuerst mitgemacht, hatte aber immer ein blödes Gefühl und wurde letzten Endes auch abgefrühstückt, denn bei der neuen Bloodline kam zuerst Tama Tonga, dann kam Tonga Loa und dann kam Jacob Fatu. Tama Tonga heißt jetzt, Tama Tonga heißt immer noch Tama Tonga, aber Tangaloa heißt jetzt Tongaloa. Sorry, das wollte ich kurz noch sagen. So, also die neue Bloodline war dann relativ schnell formiert und man hat sich dann auch Paul Heyman mit einem für ihn wirklich respektabel genommenen Powerbomb durch das Kommentatorenpult hat man Heyman erstmal rausgeschrieben. So, und damit war dann die neue Bloodline im Spiel, die hier in einem Six-Man-Tag, also wie gesagt, Solo, Jacob und Tama Tonga, ist immer gut, Tongaloa nicht in so ein Match offiziell reinzupacken, haben dann tatsächlich gegen Cody, Kevin und Randy gewonnen. Und interessant, den Pin hat Cody eingesteckt nach einem Samoan Spike, nachdem Jacob Fatu die Vorarbeit geleistet hat. Also interessant, da hat man dem guten Solo auch was gegeben. Blöd nur, dass er vorher nicht viel bekommen hatte, sodass viele diesen Move als nicht wirklich ja glaubwürdig, too little, too late, ich weiß nicht, wie man das am besten beschreiben soll. Auf jeden Fall ging es dann in die heißeste Phase oder zur heißesten Party des Sommers, nämlich dem SummerSlam. Da hatten wir bei den Damen eine sehr prägende Storyline, die hier im Vordergrund stand. Liv Morgan, mittlerweile Champion, hat Rhea Ripley nicht nur quasi den Titel abspenstig gemacht, sondern auch noch den Freund. Besser gesagt, da noch nicht, denn Rhea Ripley trat noch mit Dominic Mysterio an. Und die Storyline ist ja auch bekannt. Am Ende hat Liv Morgan sich auch Dominic geholt. Eine Geschichte, die sich auch sehr, sehr lange im Damenbereich hinzog. Was auch immer so eine Sache ist, wenn du auf Championship-Ebene Freundin-Freund-Geschichte und Steal the Girl, Steal the Guy versuchst zu erzählen. Breaker holt sich den Titel zurück, den IC-Titel. LA Knight holt ihn sich von Logan Paul, den B-Titel, hier den US-Titel. Und damit hat sich LA Knight dann auch endlich mal gekrönt. Nia Jax erlöst Bayley von ihrer Titelregentschaft. Wir haben dreimal auf Holz geklopft. Und Drew McIntyre hat sein erstes Match gegen CM Punk gehabt. Er hat es auch gewonnen mit einem dusseligen Seth Rollins als Special Guest Referee. Auch Gunther bekommt Championship Gold. Er gewinnt gegen Damian Priest via Technical Submission. Und Cody Rhodes macht das, was er immer macht. Er verteidigt seinen Titel, diesmal gegen Solo Sikoa. Man hat ihn ja beim Pay-Per-View davor entsprechend aufgebaut, weil er Cody pinnen durfte. Und da wusste man, Cody wird gegen Solo ziemlich sicher gewinnen. Und so ist es auch passiert. Ja, beim SummerSlam, Chris, im Titelbereich einiges gelaufen, was? Ja, auf jeden Fall. Was wir beim Money in the Bank noch mitnehmen können, ist natürlich die Ankündigung von John Cena, dass er seine Karriere beenden wird. Oh ja. Und ist ja so ein Jahresrückblick ist ja auch immer eine gute Chance zu einem Ausblick. Und es wird ja die John Cena Abschiedstour geben. Die startet ja wahrscheinlich auch mit Raw am 6. Jänner. Und er wird ja auch uns das ganze Jahr zur Verfügung stehen. Und ja, dann irgendwann im Dezember wohl in einem Jahr seine Karriere beenden. Aber SummerSlam, interessant finde ich bei diesem SummerSlam nicht nur die Titelwechsel bzw. die Titelgeschichten, sondern auch so ein Pay-Per-View, der ja auch so ein Auf und Ab hat, wo man eine Zeit lang ihn gefüllt hat mit krassen Main Events. Also ich erinnere mich da an Triple H gegen Brock Lesnar, Brock Lesnar gegen Undertaker, Cena gegen Brock Lesnar. Man hat ihn noch immer sehr hoch gestapelt, Randy Orton gegen Brock Lesnar und so weiter und so fort. Aber ich finde, man hat da irgendwo die letzten 4, 5 Jahre ihn ähnlich gestaltet wie andere Pay-Per-Views. Und so sehe ich ihn auch in dieser Situation. Nebenbei, was ganz cool fand ich, die King and Queen of the Ring Geschichte, dass die jeweiligen Sieger auch ein großes Titelmatch beim SummerSlam bekommen. Haben wir auch gesagt, ist auch so ein Aspekt von Triple H, so ein kleiner, der sehr positiv hervorzuheben ist. Und deswegen fand ich diesen SummerSlam eher so, ja, kleine Flamme. Und relativ bald danach haben wir dann erfahren, okay, WWE geht mit einem zweitägigen SummerSlam ins Jahr 2025. Also so zwei Dinge mit Cena und dem zweitägigen SummerSlam. Auch schon so Kleinigkeiten, die man auf jeden Fall im Jahr 2025 in der Hinterhand oder sich hinter das Ohr schreiben kann. Gab ja auch beim SummerSlam die Rückkehr von Roman Reigns nach WrestleMania, nachdem Cody ja gewonnen hat. Das hat ja dann diese Fehde auf den Weg gebracht. Die wird ja wohl auch irgendwo ihr Ende finden bei Raw Netflix-Debüt. Aber natürlich Gunther, der ja so auch ein sehr starkes Jahr krönt mit der World Heavyweight Championship, damals noch mit keinem, obwohl das damals hat ja schon ein bisschen so dieses Street-Trash-Gimmick gegen Damian Priest angefangen und vielleicht so ein bisschen auch eine schwache Phase von Gunther, muss man sagen. Er ist noch immer Champion und was die Kommentatoren auch mal gesagt haben, so die meiste Zeit seiner WWE-Karriere hat er Gold um die Hüften gehabt, wahrscheinlich so 70-80% seiner Zeit sogar. Und Cody, der ja seine Dinge gemacht hat, also hin und wieder eine Verteidigung, hin und wieder hat er sich zusammengetan mit Randy, KO und dann auch natürlich mit Roman Reigns, um die neue Bloodline zu bekämpfen und so unter uns. Das sollte ja dann das restliche Jahr eigentlich dominieren, diese Bloodline-Geschichte, denn bei der Damen-Division hat man sich geeinigt, es gibt eine Fehde mit Liv und Rhea. Und es gibt die Hauptfehde. Und in der sind Cody involviert, Roman, Jay, Sammy, die neue Bloodline, Randy, KO. Und das sollte ja dann auch das restliche Jahr dominieren. So sieht's aus. Das sollte das restliche Jahr dominieren. Und vielen Dank. Also es ist cool, dass du die Sache mit Romans Rückkehr beim SummerSlam angesprochen hast. Das hatte ich tatsächlich gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber das war auch einer der, sag ich mal, wichtigen Einschnitte, die dieses Jahr bestimmt haben. Die Bloodline Original gegen die Bloodline 2.0. Das war allerdings noch nicht prägend beim nächsten Pay-Per-View. Da war man das erste Mal seit Ewigkeiten in deutschen Landen. Warte, war man überhaupt schon mal da? Ich vergesse das immer wieder. Ich habe das schon wieder völlig verdrängt. Ich glaube, man war schon mal da. Aber zumindest das erste Mal seit langer, langer, langer Zeit war man wieder in Deutschland, hatte ein Pay-Per-View gemacht, nämlich, den haben wir auch gleich so genannt, wie die Stadt, in der er stattfand, nämlich Bash in Berlin. Auch hier wollten die Fans den Franzosen in nichts nachstehen, standen sie natürlich trotzdem, aber ja, weil das was in Frankreich war, das kann man kaum toppen, auch wenn die Deutschen es natürlich nach Leibeskräften versucht haben. Aber sie haben, das kann man wohl durchaus sagen, der Show ihren Stempel aufgedrückt. Ja, es gab positive Stimmung, die Fans fanden die Show über weite Strecken gut, sie haben die typisch deutschen Wrestling-Rufe hereingeschrien. Sie haben auch die, sag ich mal, typisch amerikanischen Wrestling-Rufe hereingeschrien. Sie hatten Bock auf diese Show. Und ja, Storytelling-mäßig ist ja auch ein bisschen was passiert. Find auch nicht viel, aber doch ein bisschen was, ja. Cody Rhodes trat gegen Kevin Owens an. Da hat Kevin so ein bisschen mit seinen Dämonen gerungen, um dann den Turn doch nicht zu vollziehen. Er hat es dann ja am Ende gemacht und auch entsprechend jetzt Matches gegen Cody bekommen. Und da geht es ja auch entsprechend jetzt weiter. Kevin bekommt wieder den Push als der Übergangs-Kevin, der er eben ist. Bianca Belair und Jade Cargill als Tag-Team-Champions traten gegen die Unholy Union an. Da wurde nach meiner Erinnerung stellenweise doch einigermaßen gebotcht. Und CM Punk gegen Drew McIntyre in einem Strap-Match. Da konnte Punk dann das Match für sich entscheiden und es die Match-Serie ausgleichen. Auch fast schon vergessen, Priest und Ripley firmierten eine Zeit lang als die Terror-Twins und hatten ein Mixed-Tag-Team-Match gegen den Judgment Day, Dominic Mysterio und Liv Morgan. Dominic jetzt offiziell an Liv Morgans Seite. Da gab es hier einen interessanten Turn bei Raw. Ja, und der Main-Event bestand aus Gunther gegen Randy Orton. Gunther anmoderiert von keinem geringeren als Ludwig Kaiser. Und es war ein langes Match. Wir haben schon im Vorfeld damals gesagt, also Randy wird hier sicherlich nicht ausgebuht werden, wurde er auch nicht. Und Gunther hat das Ding gewonnen, wieder via Technical Submission. Also haben die Fans ihren Hometown-Hero gewinnen sehen, denn wir haben ja gelernt, dass Wien in Deutschland liegt. Und dementsprechend hat man es hier auch so gemacht. Gut, wollen wir jetzt gar nicht drauf rumreiten. Meine Güte, ja, also Gunther kommt nun mal aus Österreich und hat aber eine deutsche Vergangenheit hier. Und in Amerika wird eh nie so richtig differenziert zwischen Deutschland und Österreich. Meine Güte. Ja gut, die Fans fanden es auch gut. Und so hat Gunther dann hier verteidigt. Ich weiß nicht, Chris, wir haben darüber damals gesprochen. Gibt es da noch was zu ergänzen? Ich habe da jetzt tatsächlich nicht so viel noch mehr reininterpretiert. Na, ich persönlich auch nicht. Das ist, ich habe tatsächlich sogar vergessen, dass Orton im Main Event stand mit Gunther, aber ich erinnere mich auf jeden Fall auf ein sehr langes, mühsames Match. Ich vergleiche es ein bisschen mit Gunther gegen Cody in Saudi-Arabien vor nicht allzu langer Zeit. Das ist, ja, aber ich denke, das war, haben wir glaube ich auch damals gesagt, man hat da den Fans glaube ich einfach das gegeben, nämlich ihre Stars, Cody, KO, Randy, Gunther, und das war vollkommen in Ordnung. Ich denke, die Show sticht jetzt nicht hervor in dieser Masse, aber es unterstreicht einfach das, was das Jahr gegeben hat, nämlich WWE International. Und ich denke, wie gesagt, nochmal, das Coole ist irgendwie, wie die Fans versuchen, ihren Stempel aufzudrücken. Und das könnte irgendwo auch ganz interessant werden für das nächste Jahr. Glaube ich auch. Und finanziell wird sich sowieso gelohnt haben. Man hat es gut vermarktet. Die Fans hatten Bock. Also alles schön. Wenn man das dann entsprechend aus dieser Perspektive sieht. Weiter ging's, Chris hat schon angesprochen, Bad Blood, das Game-Changing oder das Match-Serie entscheidende Match. CM Punk und Drew McIntyre. Hier waren Chris und ich tatsächlich nicht so ganz auf einer Linie. Ich erkenne an, dass das ein wirklich intensives und krasses, stiffes Match war. Also das war auch nicht alles da gesellt, was da war. Das war auch teilweise legit. Also gerade die letzte Platzwunde von Drew, wo das Blut ja quasi gefühlt in Strömen floss aus seinem Kopf, da hat sich Drew ordentlich erholen müssen. Er hat ja auch im Nachhinein gesagt, dass da auch privat einiges an Trauerfallbearbeitung stattfinden musste. Aber hier ist Punk overgegangen in einem sehr, sehr intensiven Match, wo man für die heutige Ära an die Grenzen des Möglichen und Machbaren gegangen ist. Man hat Punk hier was gegeben. Man hat es mit dem Selling nach dem Match, ich weiß nicht, ob man es übertrieben hat, man hat es auf jeden Fall ernst gemeint und wirklich da auch Punk und Drew wirklich da heldenhaft aus der Arena getragen, und sie sind auch wirklich körperlich sehr gezeichnet gewesen. Die Gründe haben wir schon gesagt. Chris fand es richtig, richtig gut. Ich habe immer so mit Hell in a Cell Matches meine Probleme, aber was man hier auf jeden Fall den Leuten geben muss, Respekt für das, was sie geleistet haben, das war aller Ehren wert. Ja, Rhea und Liv Morgan zieht sich da immer noch so ein bisschen durch die Gegend, und der Main Event war das Kevin Owens Upset Match. Cody Rhodes teamte zusammen mit Roman Reigns gegen die Bloodline, bestehend aus Solo Sikoa und Jacob Fatu. Und tatsächlich haben die Faces hier gewonnen. Da waren einige etwas überrascht, hätte man vielleicht auch Anlass machen können. Aber man hat es so gelöst. Kevin war seitdem erbost, dass Cody Rhodes überhaupt mit jemandem wie Roman Reigns teamen konnte. Und man ist dann schon sehr, sehr konkret hier mit Roman und der Bloodline 2.0 weitergegangen. Für viele war es vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ein bisschen zu schnell. Hätte man noch ein bisschen anders machen können. Aber rückblickend ist es eigentlich okay, wenn du eben bei Mania nicht mit Bloodline gegen Bloodline gehen willst, dann musst du eben diese Match-Serie vor Mania abgeschlossen haben. Ich weiß nicht, Chris, ob ich jetzt schon nach Saudi-Arabien rüber wechseln soll, weil da die Bloodline ja auch, doch, ich wechsle mal nach Saudi-Arabien, weil da ging es nämlich weiter. Die Bloodline-Geschichte hat uns auch in der Zukunft weiter beschäftigt, insbesondere auch bei der zweiten Saudi-Show. Im Oktober war es wieder Zeit für Crown Jewel und da war es ganz interessant, hat man Bloodline gegen Bloodline tatsächlich als Opener gesetzt, das Six-Man-Tag-Team-Match. Und die neue Bloodline ist overgegangen. Sie haben Roman Reigns tatsächlich, ich glaube, Solo hat Roman gecovert und er hätte eigentlich sogar schon legalerweise das Match früher beenden können. Also da hat man wirklich Solo und neue Bloodline relativ stark dargestellt. Auch natürlich vor dem Hintergrund, was später noch kam. Ich gucke mal, was haben wir noch gehabt? Ja, auch eine Randnotiz, die in 224 uns aber doch sehr viel Freude gemacht hat, ist Bronson Reed, der, wie ich finde, wirklich großartig performt hat. Leider für mich dann überperformt und ich habe das auch bei der Series schon gesagt, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ja, Bronson Reed hat leider nicht gewonnen. Wir haben so ein bisschen gehofft, dass Bronson Reed vielleicht in Saudi-Arabien gegen Rollins gewinnen könnte und da so einen kleinen Push bekommen würde, aber man hat mit Rollins offenbar noch etwas mehr vor, so dass das hier nicht möglich war. Dann gab es die Crown Jewel Championship Matches, ein Titel, der genauso groß wie unnötig ist, müsste man sagen, der jetzt wohl angeblich jährlich verteidigt werden soll. Ja, es ist Champion gegen Champion. Liv Morgan ist erste Crown Jewel Championess. Sie hat gegen Nia Jax gewonnen in einem, ja, in einem Match. Und Cody Rhodes, selbstverständlich, hat gegen Gunther gewonnen, der sich nach einem langen Match als fairer Sportsmann gezeigt hat und Cody die Hand schüttelte mit den Worten: Warte, warte, nur ein Weilchen, da wird noch was passieren. Ja, ist so eine Sache. Ich mache jetzt das Ding gleich zu, mein lieber Chris. Ich hüpfe zur Survivor Series, die Ende November stattfand, Wargames, und diesmal stand natürlich alles im Zeichen der Bloodline Original gegen die Bloodline 2.0. Da stand so ziemlich alles im Schatten. Auch das Mädelsmatch, wir haben die Review ja erst seit kurzer Zeit draußen. Da wurde fröhlich gebotscht bei den Damen. Nakamura kam zurück und bekommt mal einfach random die United States Championship. Das ging wirklich unter 10 Minuten, da war das durch. Bron Breakker verteidigt in einem starken Match gegen Sheamus und Ludwig Kaiser seine Intercontinental Championship. Damian Priest macht für Gunther den nächsten Gegner. Gunther hat gegen Damian Priest wieder verteidigt in einem, ja, auch nicht überragend starken Match. Und dann kam eben der Main Event. Man hat es im Vorfeld gesagt, also Roman muss jetzt hier das Match gewinnen, wenn er überhaupt noch irgendwie eine Chance haben will. Und die Geschichte bestand darin, kriegt Roman Reigns seine Truppe denn auch zusammen. Jimmy war sehr schnell gewonnen. Jey Uso hat sich ein bisschen bitten lassen zuerst, kam dann aber auch, brachte Sami Zayn mit. Aber das reicht ja nicht, denn die Bloodline 2.0 besteht aus Solo Sikoa, Jacob Fatu, Tama Tonga, Tonga Loa. Und einfach mal so hat man sich mit Bronson Reed noch verbündet, der da also überhaupt nicht reinpasst, aber dann irgendwie optisch doch sehr, sehr gut reinpasste. Und auch im Wargames-Match finde ich ebenfalls sehr cool reingepasst hat. Leider hat er es etwas übertrieben und sich bei seinem krassen Spot, das kann man sich auf YouTube mal angucken, man muss es nicht, sieht ziemlich fies aus, hat sich dann da auch übelst verletzt, fällt jetzt leider etwas aus. So, und deswegen kam Paul Heyman zurück in die Story-Geschichte und hat gesagt, halt, halt. Ja, ist auch geil, wie die Bloodline erstmal nach einem fünften Mann gesucht hat, sozusagen. Ja, keiner wollte, wirklich niemand wollte, auch geil. Ja, wir haben sie alle gefragt, keiner will, auch Rollins hat gesagt, dass er überhaupt keinen Bock hat. Und dann musste Paul Heyman kommen und sagen, halt, ich habe das jetzt gelöst, es wird kein 4 gegen 5 geben, es wird 5 gegen 5 geben. Und dann kam CM Punk an den Ring bei der Weekly davor, oder war es zwei Weeklys davor, weiß ich gar nicht. Und er war dann auch derjenige, der dann in das Match, Ja, er griff nicht ein, er war Gegenstand des Matches. Ich fand, man hat es wieder sehr, sehr gut erzählt, diese Geschichte, auch mit den Spannungen zwischen Reigns und Punk, die sich vor dem Match schon angedeutet haben. Wer geht rein, wer geht nicht rein? Reigns bestimmt. Punk hat nie ein Hehl draus gemacht, dass er hier quasi als Söldner agiert, der eigentlich nur aufgrund seines Freundes Heyman hier in diesen Matches, er hat überhaupt keine Emotionalitäten, was Reigns und die Bloodline angeht. Sie könnten ihm nicht egaler sein. Aber er schuldet eben Heyman einen Gefallen. Besser gesagt, er tut ihm diesen Gefallen, damit Heyman ihm im Gegenzug auch einen Gefallen schuldet. Das möchte vielleicht die Storyline Richtung WrestleMania sein. Lassen wir uns überraschen. Wieder Storytelling sehr gut. Roman gibt im Match selbst nicht viel um Punk, aber Punk rettet Roman vor dem Splash, den, ich glaube, es war der Splash von Bronson Reed. Ja, genau. Ne, wo Punk Reigns noch vorher vom Tisch zieht und so sorgt Punk am Ende dafür, dass die Bloodline Original gegen die Bloodline 2.0 tatsächlich die Oberhand behalten hat. Viele haben gesagt, die Bloodline 2.0 ist hier weg. Das hätte jetzt nicht passieren dürfen. Ich finde es rückblickend auch völlig richtig, wie es hier gelaufen ist, dass die Bloodline hier gewinnt, dass Reigns das Ding gewinnt, wie man es erzählt hat. Ich fand auch Solo, möchte ich nochmal betonen, hat in diesem Match gewonnen. Er hat cool performt, er hat nicht klein beigegeben. Er hat als 1 gegen 5 stand, hat alle 5 angegriffen. So muss das sein. Er hat nicht weinerlich um Gnade gebettelt. Super Sache, fand ich. Ja, und den Saturday Night's Main Event, den lasse ich mal außen vor, denn kann man auch ruhig sagen, allzu viel ist da jetzt auch nicht gelaufen. So, Chris, eigentlich, wenn man jetzt mal das Wrestling-Jahr 24 so einteilt, das war storyline-mäßig über weite Strecken schon was Passendes, ja? Also das war jetzt kein Vergleich zu, ja, vergangene Jahre, wo da mal hier und da irgendwas zurechtgebuckt wurde. Man kann es schon einteilen in erstes Drittel sozusagen, Cody, Reigns, Rocky. Zweites Drittel, Codys Regentschaft. Drittes Drittel, Bloodline 1 gegen Bloodline 2. Und ich finde diese Main-Storylines über weite Strecken richtig, richtig gut erzählt. Und wenn man mal ehrlich ist, da kann man im Midcard-Bereich viel schimpfen, haben Chris und ich auch oft gemacht. Aber was am Ende in Erinnerung bleibt, sind die Main-Storylines. Auf die kommt es ja an. Und da hat WWE, um mal bei diesem blöden englischen Wort zu bleiben, so habe ich es wahrgenommen, da hat WWE, finde ich, tatsächlich delivered. Definitiv. Also es ist, man merkt, sehr Bloodline-lastig. Ja, Rocky, Roman, Cody und dann Bloodline 1 gegen Bloodline 2. Aber ich sag's mal so, ich sehe, das ist natürlich dann auch wieder so eine Blase vielleicht, in der ich mich da befinde, aber ich sehe jetzt nicht so viel Gegenwind. Also ich merke schon ein paar Kommentare, boah, Bloodline schon wieder und nächstes Jahr geht es ja wieder mit Bloodline weiter, aber ich weiß nicht, ich bin da halt in der positiven Situation, wo ich halt sage, ich kann von Roman im Moment nicht genug sehen und ich finde auch, dass ich mich, also ich persönlich freue mich auch auf Rocky, haben wir auch bei Bad Blood kam er ja kurz mal heraus und hat irgendwas angedeutet, seitdem nicht mehr gesehen. Aber das Wichtige, was du angesprochen hast, wir haben uns in der Triple H Era und in diesem Jahr vor allem auf Stories konzentriert und haben die Logik mit hineingenommen, nämlich, dass man Sachen nicht vergisst. Und das ist dann gewissen Charakteren zugute gekommen. Ja, Kevin Owens auch, ja, der sagt, ich vergesse nicht, was mir die Bloodline angetan hat. Drew McIntyre, der jetzt auch in der Bloodline Revenge Tour ist, ja, hat bei Liv Morgan ein bisschen sich die Hausaufgaben abgeschaut. CM Punk, der diesen Gefallen von Paul Heyman definitiv nicht vergessen wird und so weiter und so fort. Und das finde ich sehr, sehr gut und du hast vollkommen recht. Das muss man WWE da dann auf jeden Fall positiv hervorheben. Natürlich waren ein paar Stories, die habe ich gar nicht gefühlt. Ja. Also Liv gegen Rhea hat relativ bald abgebaut. Auch wenn es da so eine Phase gab, ganz am Anfang, wo nicht sicher war, ob Dominik wirklich will und Liv, die sich da um ihn bemüht hat, da waren ein paar witzige und nette Sachen dabei, aber sie haben das Ganze, glaube ich, ein bisschen zu weit gezogen. Aber ja, da werden wir sicherlich auch im nächsten Jahr drüber sprechen. Also kann ich eigentlich sagen, ich bin da dahingehend sehr zufrieden und man hat halt bei diesen Stories natürlich auch dankbare Superstars. Ja, wir haben es angesprochen, so Sami Zayn, der ohne Bloodline ein bisschen blöd dasteht und dann plötzlich gibt es diese Rückkehr Und er ist wieder super interessant. Auch dieses Segment bei Monday Night Raw mit Seth Rollins, das war sehr interessant. Er hat jetzt auch bei Saturday Night's Main Event gegen McIntyre verloren, im Rahmen dessen Revenge Tour. Also finde ich das persönlich einfach richtig gut und hoffe, dass man diese Spur behält, ja, und sagt, okay, wir haben hier jetzt irgendwo so natürlich unsere Hauptstory, die Bloodline, und ich denke, die wird uns auch weitergehend verfolgen. Sie wird ihr kurzfristiges Ende nehmen bei Netflix, Raw, mit dem Bloodline Rules Match. Da wird sich Roman wahrscheinlich die Ulla Fahler zurückholen. Was dann mit der neuen Bloodline passiert, weiß ich nicht, aber auch wichtig von dir angesprochen, ich finde, dass Solo mit dem Ende des Jahres an Fahrt aufgewonnen hat, und der hat da nicht mal so viel gewonnen, aber er hat mich als Leader dieser Bloodline überzeugen können. Ich glaube, er ist auch ein bisschen reingewachsen. Sind die Und Details am Ende, die es ja, rausgerissen haben, finde ich. genau. Und weiß nicht, ich hoffe nicht, dass man dieses Stable aufgibt, unabhängig von der Ulla Fahler oder nicht, denn so alleine sind sie wohl alle ein bisschen aufgeschmissen, bis auf Jacob Fatu, weil ich glaube auch, dass Solo einfach so ein anhimmelnden Fatu braucht. Denn der macht das wirklich fantastisch. Und du kannst es jetzt nicht so wie die Wyatt Six machen, dafür sind die einfach zu schwach gebuckt, aber du kannst sie da einfach als Stable behalten, so wie New Day. Ja? Behalt sie als Stable, lass sie da ihr Ding machen, und irgendwann kannst du das Ganze ja wieder aufnehmen. Das ist ja gar kein Thema. Von daher bin ich in der Hinsicht sehr, sehr zufrieden, und ganz ehrlich, ich bin wieder irgendwo auch wunderbar drinnen. Ich war nämlich auch schon so, will ich das? Und wir erinnern uns, wir haben uns gedacht, ah, geht sich das irgendwie auch aus? Und kommt die Survivor Series zu früh? Haben die überhaupt einen Anspruch darauf, die neue Bloodline sich gegen die OG Bloodline zu stellen? Und am Ende konnten sie es. Und egal wie das bei Raw ausgeht, ich finde, dass da auf jeden Fall das Stable positiv hervorgeht, und ich irgendwo auch mich freue darauf zu sehen, welche Aspekte und Nuancen sie jetzt wieder herauspacken. Denn die Sache ist klar, Rocky hat da irgendwas mit Cody noch zu tun. Ob Roman sich jetzt mit CM Punk prügelt oder ob er sich da involvieren wird sich zeigen. Aber was WWE natürlich machen kann, ist, sie machen Rocky und Cody bei Mania und heben sich Roman Rocky für nächstes Jahr auf oder für den SummerSlam, der ja zweitägig werden soll. Keine Ahnung, wird sich zeigen. Aber für die Bloodline vielleicht satt haben, ich befürchte, meine Lieben, für euch, das wird noch einige Aspekte der Bloodline-Story geben. Für mich, und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich persönlich bin irgendwie wieder drin und habe irgendwie Bock zu sehen, ob der Final Boss dann noch irgendwas rauszaubern kann aus einem unglaublich guten Gimmick und für ihn persönlich einem unglaublich starken Jahr. Also kann ich das Ganze auch so positiv hervorheben und sagen, für Triple H geht bei der Hauptstory und den Männerstories ein gutes Jahr dahin. Er hat auch ein paar neuere Stars mit hineingenommen, so Carmelo Hayes ist immer da zu sehen. Es ist um diesen Schalter zu wenig, finde ich. Bronson Reed hast du angesprochen. Aber das größte Negative für mich persönlich ist die Damen-Division. Die wirkt etwas verloren. Und vielleicht nimmt er die auf, mit Hilfe von, ja, den Top Girls, mit Charlotte und Becky. Er hat auch eine starke NXT Women's Division, also das ist ein Brett, was dort gerade herumläuft. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ich persönlich kann einfach nur sagen, ich genieße logische und auch lange Stories, auch wenn im Zacken ein paar zu lang waren und sich gezogen haben. Aber hier bei der Bloodline, sorry für die, die es nicht fühlen, ich bin da drin. Und ganz ehrlich, ich freue mich auf diese Road. Ich glaube, die wird nochmal eine Spur verrückter und größer werden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir dann auch gute Mania uns erhoffen dürfen. Also ich fühle die Bloodline nach wie vor. Ich fühle sie seit 4 Jahren. Es gab immer mal Momente, wo sie gestruggelt ist, diese Storyline, wo es einen Tick sich gezogen hat, wo man sich fragte, oh Gott, kommt denn noch was? Und eigentlich kam dann immer etwas, vereinzelt konnte es das sogar auf ein neues Level heben, aber zumindest kam etwas, was das Ganze wieder halbwegs interessant gemacht hat. Und ich kann auch jeden verstehen, der sagt, oh nee, also das bei der Series Bloodline Original gegen Bloodline 2.0, das hat mich nicht mehr erwischt. Das hat mich nicht mehr erreicht. Das kann ich wirklich verstehen, bei allen Menschen, bei denen das so ist. Bei mir war es nicht so, weil ich die Storyline gut finde, weil ich Roman als Tribal Chief gut finde. Es ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Storyline-Ei, dass er da jetzt unbedingt zurückkämpfen muss, aber du kannst es eben gut bringen. Ja, du kannst es so bringen, dass er jetzt erstmal seine Jungs wieder zusammentrommeln muss, dass er da auch mal so ein bisschen auf Demut machen muss. Und finde ich ganz gut. Jetzt auch mit Heyman, der Faktor, er könnte tatsächlich prägend sein fürs kommende Jahr, wenn Heyman sich auf die Seite von Punk stellt und sagt, pass auf, ich muss jetzt Punk diesen Gefallen tun, möchte ich auch. Und Roman, du hast mich nach WrestleMania im Stich gelassen, du hast zugelassen, dass die Bloodline mich so abfertigen kann, während ich immer zu dir stand und blabli, irgendwie so kannst du es, finde ich, erzählen. Roman gegen Punk. Dann ist natürlich die Bloodline 2.0 raus. Vielleicht folgt sie auch Roman als neuer Leader oder so, weil sonst hat sie nämlich ein Problem, die Bloodline 2.0. Denn ich glaube, nach Raw wird Bloodline gegen Bloodline ausgesungen sein, es sei denn, Rocky wird ein Faktor in der Bloodline-Kiste. Rocky wird aber vielleicht eher gegen Cody gehen. So muss man auch mal abwarten. Sprich, es sind diverse Ungewissheiten noch da, wo ganz, ganz viel passieren kann. Also, dass Rocky zurückkommt, ist für mich relativ sicher. Es ist noch nicht offiziell sicher, ob er es zeitlich schafft. Aber ich glaube, er wird sich nicht entgehen lassen, bei WrestleMania eine Rolle zu spielen. Denn Rocky ist nun auch über 50 und da werden die WrestleMania-Momente im Ring als aktiver Worker, der komplette Matches abarbeitet, die werden ja nun auch nicht zahlreicher. Und wie wird man es dann machen? Wird man ihn gegen Cody stellen? Wird man ihn gegen Roman stellen? Kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass man ihn erst gegen Roman und dann gegen Cody stellt. Ich glaube, er wird erst gegen Cody gestellt. Dann ist die Frage, kann er überhaupt noch ein Singles-Match? Will er noch ein Singles-Match? Machst du Tag-Team-Matches? Machst du Stable Wars draus? Also das ist alles möglich und ich finde, mit Rocky kannst du auch alles erzählen. Wenn der loslegt und von einer Storyline überzeugt ist, dann wird er liefern. Da habe ich bei Rocky, als jemand, der kein Rocky-Fan ist, also überhaupt keine Bedenken seit der Final-Boss-Geschichte. Was der Junge macht, wenn er rauskommt, also da kannst du wirklich, also wie sagt man in der Fußballersprache, den kannst du nachts um drei wecken, der haut dir den Elfmeter einfach rein. So, also das ist so einer, da kannst du wirklich einen Haken hintermachen, das wird schon funktionieren. Mit einer sehr, sehr großen Wahrscheinlichkeit zumindest, die ich fast bei 100% ansetzen würde. Ja, und davon ist, glaube ich, auch abhängig, was mit der Bloodline 2.0 passiert. Wenn du Punk gegen Roman stellst und Cody gegen Rocky, dann wird Solo und seine Gang entweder in der Belanglosigkeit verschwinden oder sie kriegen irgendwie ein Ersatzprogramm oder sie schließen sich Punk oder Rocky an. Kann ja auch sein. Vielleicht implodieren sie auch und sie teilen sich auf Punk und Roman, was aber schon nominell dann nicht passen würde. Also ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Also ich glaube, Roman wird sich die Ulla Faller holen bei Raw und dann wird man sehen, was passiert. Oder Rocky verhindert, dass er die Ulla Faller holt. Aber dann gehst du ja wirklich mit Rocky gegen Roman und da weiß ich eben nicht, ob man das jetzt machen will. Aber egal, was passiert, es wird schon interessant. Und cool ist eben, dass du es nicht vorhersehen kannst. Ich finde, beim Rumble kannst du kaum was vorhersehen. Du kannst bei Punk nicht viel vorhersehen. Geht er gegen Rollins? Geht er gegen Cody? Vielleicht, das wird nicht passieren. Punk gegen Rocky ganz sicher nicht. Also, aber auch da ist einiges drin, finde ich. Und das finde ich eigentlich, um den kurzen Blick in die Zukunft zu richten, finde ich eigentlich jetzt ganz interessant, weil für ein Rumble und für Mania eigentlich wirklich vieles möglich sein kann. Ja, das Coole ist beim Rumble halt, dass du kommst halt in ein Jahr hinein, das sehr besonders ist und du kannst halt vieles erklären. Also du kannst sagen, okay, ja, The Rock ist ein Favorit auf den Rumble-Sieg, einfach um dann Cody herausfordern zu können. Roman Reigns könnte ein Favorit auf den Titel, auf den Rumble-Sieg sein. John Cena, ja, ich denke mal, die Gerüchte um den 17. Titel, damit man ihn belohnt für das Ende seiner Karriere. CM Punk, ja, damit er sich den Rumble-Sieg holt, um Roman oder Cody herauszufahren oder eben den damaligen World Heavyweight Champion in der Situation. Also Das ist natürlich die Situation, die wir lange gesucht haben bei WWE, und oft waren es Jahre einfach, wo man es sich wirklich ausmalen konnte, wer das Ding holt. Und in der Hinsicht haben wir da wirklich eine coole Sache vor. Auch die interessanten Optionen für Mania, ja, ob sich Rocky jetzt der zweiten Bloodline 2.0 anschließt, das wäre natürlich dann wieder ein anderes Brett, und vielleicht passt es einfach nicht hinein. Interesse hätte ich da schon daran, weil du kannst das auch sehr, sehr gut logisch erklären. Vor allem mit seinem Bloodline, sage ich, mit seinem Bad Blood-Auftritt standen ja Cody und Roman im Ring, und er hat irgendwie die Geste zu beiden gemacht. Und deswegen bietet sich da echt eine tolle Situation. Singles-Match, ob er das packt, also ich kann es mir gut vorstellen. Ich persönlich hätte irgendwie sehr große Lust auf ein Triple-Threat-Match, aber dieser Gefallen von Paul Heyman an CM Punk. Ich habe so das Gefühl, es involviert auf jeden Fall Roman Reigns, aber was ist da der Gewinn für Punk? Ja, was ist da? Ich denke mal, für ihn macht es eher Sinn, wenn er sich irgendwie ein Titelmatch durch diesen Gefallen holt, aber da hat Heyman auch im Moment auch keinen Einfluss. Also da hat man das, finde ich, eigentlich ganz gut uns hinterlassen mit diesem Jahr und Richtung 2025. Ich meine, der Jänner ist jetzt etwas leer. Das wird wahrscheinlich eher der große Fokus auf Netflix sein. Aber mit dem 1. Februar, glaube ich, geht das ordentlich los. Und wie gesagt, wenn Sie aufholen könnten mit der Frauendivision, auf den jetzt ja, weit vorausführenden im Wagen der Bloodline, wo Cody, Rocky, Roman und Punk sitzen, wenn da die Damendivision aufholen könnte, puh, dann haben wir ein gutes Jahr vor uns. Ja, also ich habe gerade mal so ein bisschen gesponnen. Den Gefallen könnte Punk vielleicht ja schon beim Rumble einfordern. Also, dass Punk im Match ist. Ich glaube, also Roman muss ja in den Rumble gehen eigentlich. Also er hat ja Ja, nichts. Er schon. hat keinen Titel, er hat keine große Fehde gegen einen Titelkandidaten, also muss Roman in den Rumble. So, und könnte ja sein, dass Heyman da gegen Roman turnt oder irgendwie so. Also da kann man Storytelling-mäßig, also das ist klar, ist viel Fantasy-Booking, aber selten war Fantasy-Booking so nah, Realität werden zu können, weil eben wirklich vieles möglich ist, was Erzählung angeht. Und du kannst eigentlich auf vieles irgendwie wieder Bezug nehmen, was in der Vergangenheit passiert ist. Und so musst du eigentlich Long-Term-Storytelling betreiben. Das kann Hunter, hat er bei NXT auch schon gemacht. Auch da gab es oft Leerlauf, habe ich schon ein paar Mal betont. Und dann ist das natürlich auch für unsere Wrestling-Nerds, für die Keyboard-Warriors, ist es natürlich dann cool, weil du eben rumspinnen kannst und diesmal sogar die Möglichkeit hast, dass es auch real werden könnte. Und so kannst du bei jedem Pay-per-View dir Szenarien ausdenken, die möglich sein könnten. Und das ist, ja, wie gesagt, das ist für Wrestling-Fans gar nicht mal so schlecht, um es positiv sozusagen zu formulieren. Mein lieber Chris, ich glaube, wir haben das Jahr dann auch jetzt zu Ende gebracht in den ungefähr ein, drei Viertelstunden, die wir jetzt aufnehmen. Damit bleibt uns eigentlich nur die Userschaft freundlich und fröhlich rüberzuschicken mit warmen Worten zum Abschluss. Und da macht Chris natürlich bei den Schlussworten immer den Anfang. Ja, vielen Dank. Ja, keine Ahnung, ich möchte grundsätzlich die Chance nutzen. Jetzt ist ja die letzte Ausgabe in diesem Jahr, um einfach wieder plump nüchtern Danke zu sagen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, und es ist einfach cool, wie lange wir da schon gemeinsam das machen und was man da alles auch durchgemacht hat. Ja, also von 2019 über ja, die Thunderdome und Corona-Ära von WWE bis hin zu einer winzlosen WWE. Also schon unglaublich, und ich freue mich auf das nächste Jahr, nicht nur aufgrund der sehr vielversprechenden Storyline-Situation, aber einfach auch, um zu sehen, was dann noch für Themen wir besprechen werden. Und ja, wie gesagt, da hoffe ich natürlich, dass sie uns da begleitet wie davor, und bin da sehr happy, noch immer da Teil dieser Situation, dieses Teams zu sein. Und deswegen einfach nur ein kurz und knappes Danke und einen guten Rutsch und ein gesundes neues Jahr. Dem möchte ich mich auf jeden Fall anschließen. In der Tat, wir hatten ja tatsächlich im November 5-jähriges Wochenrückblick-Jubiläum, Chris und ich. Ist schon krass. Ich mache 10 Jahre jetzt hier Podcasts und die Hälfte, Chris, mit dir. Das ist schon eine Ansage sozusagen. Und ja, Liebe und besten Wünsche und Grüße gehen raus an die Hörerschaft. Wir haben in den letzten Wochen tatsächlich das konkrete Grüßen so ein bisschen zurückgestellt, weil da einfach im Vorweihnachtszeitbereich und auch mit Gästen, die wir hier und da hatten, ich war auch mal unterwegs, tatsächlich den Podcast fertig gemacht haben und die Userschaft nicht mehr so intensiv einbezogen haben, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben. Das wollen wir künftig natürlich wieder ein bisschen fokussieren. Aber das erklärt, warum wir es jetzt die letzten Tage nicht gemacht haben. Es gab da auch eine ganz interessante Frage eines Users, ich glaube, das ging da irgendwie um Marktwert von Wrestler, ob es klug wäre, einen solchen Marktwert einzuführen. Ich glaube, das musst du gar nicht machen, denn inoffiziell gibt es diesen Marktwert definitiv. Und WWE wird sich natürlich nach diesem Marktwert konkret Gedanken machen, wen sie verpflichten wollen oder nicht. Ja, Stichwort habe ich eben schon angesprochen. CM Punk ist so einer, dessen Marktwert bei seiner Zeit bei AEW doch größer war. Und nach dem Rauschmiss bei AEW war er für WWE sicherlich leichter unter Vertrag zu nehmen als vorher. Das heißt, so inoffiziellen Marktwert gibt es ja sowieso immer. Und ob die Einführung eines echten Marktwertes, falls ich die Frage überhaupt richtig verstanden habe, bitte nochmal um Konkretisierung, falls ich jetzt irgendwie Unfug erzähle, die Einführung eines echten Marktwertes wird sowieso nichts daran, eines offiziellen Marktwertes, wird sowieso nichts daran ändern, dass der inoffizielle Marktwert sowieso ausschlaggebend ist im Endeffekt. Und ja, ihr seht, solche Fragen haben wir jetzt tatsächlich gar nicht behandelt, die letzten Wochen, wollen wir künftig aber wieder machen. Heißt, alle Kolleginnen und Kollegen, die auf YouTube fleißig schreiben, seien erwähnt. Einen speziellen Gruß würde ich tatsächlich auf YouTube doch zum Jahresende rausschicken, weil besagter User tatsächlich das gemacht hat, was wir nicht hinbekommen haben, nämlich rausgekriegt, weil unser letzter Gast tatsächlich bei uns das letzte Mal zu Gast war. Das wussten wir nicht. Grüße gehen raus an Jen23. Wir konnten es tatsächlich nicht so schnell verifizieren. Es ist deutlich länger her, als ich dachte. Da war ich wirklich überrascht. Es war April 23. Ich dachte, es wäre irgendwie so 24 noch gewesen. Aber es ist über anderthalb Jahre her, dass Tobi bei uns zu Gast war. Und das ist doch mal ein Gruß wert. Wo ich aber jetzt hier bei YouTube bin, kann ich noch mal ein paar Grüße zum Jahresende raushauen. Und zwar an treue Seelen, nämlich Andrew Wilke. Der hört bei uns auch schon lange zu. Ich glaube, früher hieß er auch mal André Wilke. Also das variiert. DJ S-Blade, der uns mit Getränken und auch mit Silvesterknallern eingedeckt hat. Also Chris und ich haben auf jeden Fall keine Probleme, es Silvester in jeder Hinsicht krachen zu lassen, sozusagen. Sebastian Brandt, auch einer, der regelmäßig kommentiert. Und WV269HUK, der zu denen gehört, der Wrestling kaum noch guckt, aber unseren Podcast hört, was wir ja letztes Mal auch angesprochen haben in Bezug auf unsere Hörerschaft. Aber damit will ich euch jetzt nur wirklich nicht weiter nerven. Wir sind fast schon bei einer Stunde 50 Minuten. Da habt ihr auch wirklich lange, lange durchgehalten zum Jahresende. Wie gesagt, wir freuen uns, dass es euch gibt. Wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. Bei Fragen, Wünschen, Anträgen wisst ihr Bescheid. Haut sie auf die Startseite oder bei YouTube oder in Sport. Oder auch seit neuestem habe ich es auch registriert, dass das da auch geht. Bei Spotify können wir drauf eingehen, wollen das gerne auch wieder machen. In dem Sinne, sorry fürs Gelaber, kommt gut ins neue Jahr, bleibt gesund, bleibt fröhlich und alles Gute für 2025. Prost und macht es gut. Tschüss. Ciao.